Weißt du, der Geist möchte dich ganz übernehmen. Ja? Der Geist möchte, dass es dir gut geht, dass du in der Fülle lebst. Ja? Und das Einzigste, was du tun musst, ist zu ihm sagen, übernimm mich ganz. Übernimm jeden Bereich meines Lebens. Ich gebe dir alles hin, ich gebe dir alles hin. Ich kapituliere vor dir. Ich kann es nicht, aber du kannst es. Und ja, mach wirklich den Entschluss heute Morgen ganz neu und sag zu ihm, Jesus, übernimm du, ich kapituliere vor dir. Übernimm du jeden Bereich meines Lebens. Ich gebe mich dir ganz hin, ich gebe mich dir neu ganz hin. Jeden Bereich gebe ich dir jetzt hin, ich lege es dir hin. Ja, ich lege es dir hin. Ja. Oh, danke, Heiliger Geist, dass du jetzt wirklich übernimmst. Bei jedem Einzelnen. Danke, Herr. Oh, danke, Herr. Danke, Herr, dass du Situationen wirklich umdrehst. Ja, Jesus sagt, kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ja, ich will euch Ruhe geben. Und ich habe einfach gerade so den Eindruck, ja, dass hier Menschen sind, die beladen sind, die müde, ja, die sich abgerackert haben in letzter Zeit, ja, wo vieles gelaufen ist, wo spüren, oh, da geht die Kraft dahin. Aber Jesus sagt heute Morgen einfach so, gib alles ab. Mach es nicht aus deinen Werken. Ich bin da bei dir. Ja, ich bin da. Ich bin da mit meiner Liebe und ich will dich heute Morgen neu füllen. Ja, ich will dich heute Morgen neu füllen. Also streck dich einfach aus, ja, wenn es dich betrifft. Wenn du sagst, ich brauche neue Kraft heute Morgen. Ja, ich brauche diese Liebe. Ich will noch weiter reingehen in diese Liebe. Ich will noch weiter reingehen. Ja, dann streck dich heute Morgen aus. Er will dich neu touchen, ja, neu touchen. Heiliger Geist, weh. Vertraue ihm alles an, wirklich. Vertraue ihm alles an, ja. Vertraue ihm alles an. Und ich habe einfach gerade ein Bild, es ist jemand am Livestream, eine Frau. Und du bist gerade so den Tränen nahe, weil ja, du hast in den letzten Tagen einfach von Ärzten, glaube ich, ja, eine Botschaft bekommen, sage ich jetzt einfach mal, und die hatte dir richtig die Füße unter den Boden unter den Füßen weggerissen, genau, und ich habe einfach den Eindruck vom Heiligen Geist schau einfach auf Jesus, ja, Jesus hat's vollbracht, ja, und er ist bei dir, ja, und er hat einfach, ich habe einfach so ein Bild gesehen, wie Jesus jetzt neben dir steht, ja, wie er deine Hände nimmt und sagt, es ist noch lange nicht vorbei, ja, es ist noch lange nicht vorbei, es fängt gerade erst an, ja, und du wirst leben und du wirst nicht sterben, ja, und du wirst einfach vorwärts gehen, ja, und du wirst sehen, wie sich alles drehen wird, ja, und wenn das dich betrifft, ja, schreib uns einfach auch eine E-Mail an Glory Life, an wunder@glorylife.de. Genau, schreib uns einfach deine E-Mail. Und ich habe einfach diesen Durchbruch gesehen, ja. Glaub ihm, er ist die Wahrheit. Ja, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, ja. Und er steht wirklich gerade vor dir, hält dir die Hände und sagt, komm mit, es fängt gerade erst an, ja. Halleluja. Danke, Herr Jesus. Danke, Herr Jesus. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr. Hier, weißt du, er will dich jetzt auch berühren. Er will dich jetzt auch berühren. Er ist hier. Er will dich ganz persönlich heute Morgen berühren, ja? Heute Morgen. Und ich habe da auch einen Eindruck gehabt, und zwar, du suchst schon länger nach einer Lösung, ja? Du suchst schon länger nach einer Lösung für ein Problem, sei es Finanzen oder auch Beziehung, ja? Finanziell oder Beziehung, die zwei Wörter habe ich gesehen. Du suchst da schon länger nach einer Lösung, aber irgendwie hast du noch die Lösung nicht so richtig gefunden, ja? Betrifft dich das, ja? Du betest schon länger für eine Lösung im finanziellen Bereich oder auch im Beziehungsbereich. Also ich habe die zwei Wörter gesehen, finanziell und Beziehung, ja? Du betest schon länger dafür, dass sich da was ändert, aber irgendwie hat sich noch nichts geändert. Betrifft es jemanden hier? Ja? Da? Noch jemanden da auch? Okay, da hinten auch, ja? Okay. Und ich, wie gesagt, Beziehung und Finanzen. Und ich möchte einfach, Gott hat mir da so gezeigt, wie die Mauer gebrochen ist, ja, wie der Durchbruch da ist, ja. Und ich möchte es jetzt einfach freisetzen, ja. Und in dem Namen Jesus, Herr, streck dich aus, wenn es dich betrifft. In dem Namen Jesus, ja, du siehst diese finanziellen Dinge, die jetzt da sind, ja, diese Probleme, diese Herausforderungen, ja. Und ich spreche da rein, in dem Namen Jesus, es löst sich jetzt auf. Finanzieller Segen auf die Personen jetzt. In dem Namen Jesus, ja, in dem Namen Jesus. Ich setze diesen finanziellen Segen jetzt frei, und zwar jetzt in dem Namen Jesus. Jetzt, ich danke dir, Herr, dass die Gelder fließen, Herr. Ich danke dir, dass Geld in den Briefkasten landet, Herr. Ich danke dir, dass sich Minus zum Plus umwendet, ja, in diesem finanziellen Bereich. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Und ich sehe einfach gerade, wie Gold, Silber und ja, wie es einfach vom Himmel regnet, Herr. Und wir setzen das jetzt frei in Jesu Namen, Herr. Und auch bei Beziehungen, ja, das sind Beziehungen im Argen, ja, und du betest da schon länger dafür, und ich danke dir, Herr, dass da jetzt wirklich dieser Strom deiner Liebe in diese Beziehung jetzt, wo die Beziehung im Argen gelingt, wo deine Liebe jetzt einfach drüber fließt, ja, und wo Risse waren, diese Risse, die werden jetzt geebnet. Ich danke dir, Herr, dass diese Beziehungen in Ordnung kommen, ja. Ich sehe einfach Beziehungen zwischen Eltern und Kinder. Ich danke dir, dass die jetzt in Ordnung kommen in dem Namen Jesus. Ich danke dir, dass Beziehungen zwischen Ehepartnern in die Ordnung kommen, jetzt in die göttliche Ordnung kommen, Herr. In Jesu Namen, dass da Aussprache stattfindet, dass deine Liebe fließen kann. In Jesu Namen. Amen. Amen. Danke, Herr. Oh, danke, Herr. Fließ, Herr. Fließ, Herr. Halleluja. Ich mache alles neu. Halleluja. Ich mach alles neu, ich mach alles neu, sagt der Herr. Oh, ich mach alles neu, ich mach alles neu, sagt der Herr. Ich mach alles neu, ich mach alles neu, sagt der Herr. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Und dann hatte ich noch. Und irgendwie, das lässt mich nicht mehr los. Nase. Ich sehe immer eine Nase. Und ich habe einfach den Eindruck, gibt es jemand, der hier im Raum ein Problem hat mit seiner Nase, also keine Luft bekommt oder dass er Schmerzen hat oder Nasenbluten ständig? Ich weiß nicht, ich habe immer eine Nase vor mir. Ja? Und betrifft es jemanden? Oh, doch einige, okay. Dann streckt euch einfach mal aus, ja. Jeder, der jetzt ein Problem mit der Nase, also die Nase lässt mich irgendwie nicht mehr los. Genau, streckt euch einfach mal aus, ja. Halleluja. Und ich danke dir jetzt, Herr. Ich danke dir jetzt, Herr. Und du hast mir diese Nase gezeigt, ja. Und ich danke dir, Herr. Ich danke dir für Freiheit in dieser Nase. Und ich spreche göttliche Ordnung hinein in diese Nase, auch in diese Atemwege, ja. Wenn du Probleme hast jetzt mit dem Atmen, im Namen Jesus spreche ich jetzt hinein. Diese Nase ist frei. Diese Atemwege sind frei in Jesu Namen. Wenn du Schmerzen hast, ja, in dieser Nase, im Namen Jesus, ja, spreche ich jetzt rein, dass es in die göttliche Ordnung jetzt kommt. Und zwar jetzt in Jesu Namen. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Und ich sehe auch immer wieder Nasenbluten. Ja, ich weiß nicht, hat jemand auch Probleme immer wieder mit Nasenbluten? Das immer du hast immer wieder Probleme mit Nasenbluten. Dann komm kurz vor. Halleluja. Tu mal deine Hand auf deine Nase. Ja, Herr. Und wir sprechen jetzt hinein im Namen Jesus. Kein Nasenbluten mehr. Jede Ursache davon schwindet jetzt im Namen Jesus. In dem Namen Jesus. Du musst jetzt gehen, jede Ursache. Und ich spreche hinein, dass diese Nase in göttlicher Ordnung ist. Kein Nasenbluten mehr. In dem Namen Jesus. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. In Jesu Namen. Danke, Herr. Vollkommene Gesundheit. In Jesu Namen. Danke, Herr. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Halleluja. Halleluja. Weißt du, der Heilige Geist ist da. Der Heilige Geist ist da. Und ich habe so ein letztes Bild noch gehabt, und das ist für uns alle. Ja. Ich habe gesehen, wie eine Kaltfront auf eine Heißfront trifft. Ja. Wie einfach Finsternis auf die Herrlichkeit trifft. Und es hat so einen richtigen Schepperer getan. Ja. Aber ja, die Herrlichkeit hat da so einen richtigen Durchbruch erlebt, ja. Und ich habe einfach den Eindruck für uns alle, ja, dass wirklich die Herrlichkeit in deinem Leben, ja, so einen richtig den Durchbruch jetzt bekommt, ja, so einen richtig Durchbruch bekommt, ja. Da, wo noch Finsternis war, da trifft jetzt die Herrlichkeit drauf, ja. Da trifft die Herrlichkeit auf die Finsternis und da ist Durchbruch da. Da ist Durchbruch da in deinem Leben. Egal, mit was du noch zu kämpfen hast oder mit was der Teufel auch kommt, da ist Durchbruch da, ja. Da ist so ein richtiger Durchbruch da. Da gibt es so einen richtigen Schlag und da ist Durchbruch da. Halleluja, Halleluja. Lasst uns das einfach mal singen. Da ist Durchbruch da, ja. Da ist Durchbruch. Da ist Durchbruch. Und sing es, da ist Durchbruch. Nimm es für dich. Nimm es für dich. Da ist Durchbruch. Da ist Durchbruch. Da ist Durchbruch. Da ist Durchbruch. Da ist Durchbruch. Da ist Durchbruch. Da ist Durchbruch. Da ist Durchbruch. Da ist Durchbruch. Oh, Tindalala. Oh, Jesus, du bist der Durchbruch. Da wo Symptome der Krankheit da ist, ja, da habe ich gesehen, wie wirklich ein Durchbruch kommt, ja. Ich habe gesehen, wie in deinem Dienst, ja, du dienst schon lange, aber irgendwie geht es noch nicht so voran, wie du das dir denkst, ja. Da ist noch nicht, oh, da ist noch nicht so die Power, sagst du jetzt einfach da brauchst du mehr Power da drin. Ich sehe da einfach, wie da der Durchbruch da ist, ja. Ich sehe im Geschäft, ja, du machst schon länger rum, da ist ein Durchbruch da, ja. Ich sehe wirklich gerade für heute Morgen, da ist Durchbruch da, ja. Da ist Durchbruch da, in jedem einzelnen Bereich deines Lebens, ja, da ist Durchbruch da. Halleluja. Und nimm das wirklich für dich jetzt. Nimm das wirklich für dich, ja. Gott möchte dich zurüsten. Gott möchte mehr in deinem Leben bewirken, ja. Gott möchte, dass du rausgehst, Mensch, die Hände auflegst, sie gesund werden, ja. Gott möchte in deinem Beruf, dass du aufsteigst, ja. Aufsteigst, ja. Da ist mehr für dich. Gib dich nicht mit dem zufrieden, was gerade da ist. Da ist viel, viel, viel, viel, viel mehr. Danke, Herr. Danke, Herr. Füll wirklich jeden Einzelnen. Füll ihn mit dem, was er braucht. Auch jetzt, wenn wir das Wort hören, Herr. Ich danke dir, Herr. Du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass jedes Herz jetzt offen ist, Herr, für deine Wahrheit, Herr. Ich danke dir für Wegweisung, auch heute Morgen durch dein Wort, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass dein Leben so richtig, so richtig, so richtig uns mit reinnimmt, ja, und auch wieder rausnimmt in diese Woche hinein. Danke, Herr, in Jesu Namen. In Jesu Namen, in Jesu Namen. Danke, Herr, danke, Herr, danke, Herr. Amen, Amen. Und wenn du jetzt auf den Platz gehst, sag nicht jedem Einzelnen, sondern sag, den du noch triffst, da ist mehr für dich heute Morgen. Da ist mehr für dich. Halleluja. Ja, da ist mehr für dich heute Morgen. Streck mal deine Hände aus, einfach wenn du dich gesetzt hast. Streck mal deine Hände aus. Halleluja. In diesen Raum seiner Herrlichkeit. Weißt du, in Epheser 2, Vers 6 heißt es, wir sind in Christus versetzt an himmlische Orte. Halleluja. Also mein erstes Buch heißt Reise in die Herrlichkeit, weil ich da auch biografisch darüber schreibe, wie ich einfach in diese Dimension, wie ich diese Dimension kennengelernt habe. Aber ich sage dir, du bist schon in der Herrlichkeit. Du musst nicht mehr in die Herrlichkeit reisen, sondern du kannst reisen in der Herrlichkeit. Amen. Der Himmel ist offen. Wir sind versetzt an himmlische Orte. Komm, streck dich nochmal aus. Du kannst reisen in der Herrlichkeit. Halleluja. Wie viele von euch sind bereit, heute Morgen auf eine Reise in der Herrlichkeit zu gehen? Jesus hat gesagt, dieselbe Herrlichkeit, Vater, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Halleluja. Im selben Raum, dieselbe Dimension. Halleluja. Danke, Jesus, dass du uns diesen Raum geöffnet hast, Herr. Und dass du uns heute Morgen wirklich auf eine Reise in der Herrlichkeit mitnimmst. Halleluja. Auf eine Herrlichkeitsreise. Danke, Herr. Danke, Herr. Das ist eine Reise, die hast du noch in keinem Prospekt gesehen, in keinem Reisebüro wurde dir die angeboten. Aber ich sag dir, sie ist erstens sehr günstig, weil du nichts bezahlen musst. Und zweitens kannst du sie an deinem Platz mitmachen. Und drittens ist sie das Spannendste, was dir überhaupt passieren kann. Spannender als, was weiß ich, nach Thailand oder China oder Sibirien oder wo auch immer hinzureisen oder auf die Seychellen oder in die Karibik oder sonst wo. Amen. Viel spannender. Und weißt du, vor allen Dingen, du kommst nie ans Ende. Amen. Manche sagen, wow, jetzt mache ich mal eine Weltreise, dann habe ich die ganze Welt gesehen. Ich sage dir, in der Reise, in der Herrlichkeit kommst du nie ans Ende. Du reist einmal. Du hast das Gefühl, du reist einmal durch und dann merkst du, oh, du bist doch noch ganz am Anfang. Amen. Und es gibt noch so viel mehr zu entdecken. Halleluja. Und Jesus hat es gesagt in Johannes 14, Vers 2. Er hat gesagt, im Haus meines Vaters sind viele Räume. Viele Räume. Und er spricht hier von geistlichen Räumen. Er spricht hier von Räumen im Himmel. Er spricht hier von Räumen in der Herrlichkeit. Er spricht hier von übernatürlichen Räumen. Und er spricht davon, dass wir durch ihn tatsächlich freien Zugang bekommen haben. Er sagt Vers 6, er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich, aber durch mich kommt er zum Vater. Das heißt, durch mich ist der Zugang frei in die Räume des Vaters und damit in die Räume der Herrlichkeit. Halleluja. Und in dem ganzen Kapitel 14 spricht Jesus vom Heiligen Geist. Und er spricht davon, er sagt, ja, ich werde gehen, ich werde euch verlassen, ans Kreuz gehen Und dann werde ich aber wiederkommen. Und er spricht nicht von seiner physischen Wiederkunft, sondern er spricht von seinem Wiederkommen im Heiligen Geist. Er spricht vom Kommen des Heiligen Geistes. Und dann sagt er, ja, und wenn ich im Heiligen Geist komme, dann werde ich euch dahin mitnehmen, wo ich bin. Nämlich in das Haus meines Vaters, in das Haus mit den vielen Räumen, in das Haus der Herrlichkeit. Halleluja, in die Reise in der Herrlichkeit hinein. Halleluja. Danke, Jesus, dafür hat er dich bestimmt. Amen. Halleluja. Und ich möchte heute Morgen ein bisschen sprechen, wirklich über diese Herrlichkeitsräume, diese Räume, die im Haus unseres Vaters für uns vorbereitet sind. Es sind viele, viele, viele. Sag mal zu deinem Nachbarn, es sind viele, viele, viele. Viele Räume. Und jeder dieser Räume, habe ich gelernt, hat eine eigene Wirksamkeit. Und mit dieser eigenen Wirksamkeit, weil, weißt du, in der Herrlichkeit ist alles Wirksamkeit. Die Herrlichkeit Gottes ist nicht einfach nur irgendwie, okay, Gott ist herrlich, Gott ist groß, sondern die Herrlichkeit Gottes ist eine Substanz. Amen. Ist eine Substanz, eine übernatürliche Substanz. Und eine übernatürliche Substanz hat immer eine Wirksamkeit. Mit der Substanz ist immer eine Wirksamkeit verbunden. Das heißt, wenn wir heute durch die Räume der Herrlichkeit reisen, dann geht es nicht nur darum, einfach zu sagen, okay, ich habe irgendwas gesehen, sondern es geht darum, dass wir Substanz aufnehmen. Amen. Mit jedem Raum in der Herrlichkeit ist immer auch eine Offenbarung verbunden, die einfach mit diesem Raum zusammenhängt, eine Offenbarung sowohl, was auch den biblischen Hintergrund angeht, als auch eine Offenbarung, also eine Offenbarung aus dem Wort mit anderen Worten, als auch eine Offenbarung, wie man die entsprechende geistliche Wirksamkeit anzapft. Amen. Wie von euch wollen geistliche Wirksamkeiten anzapfen heute Morgen? Schau, ich mache dir ein Beispiel. Ein wichtiger Raum in der Herrlichkeit Gottes ist ganz sicher der Raum, von dem in Offenbarung 4, Vers 4 und 5 die Rede ist, Kapitel 4 und 5 die Rede ist. Es ist der Raum der Anbetung, es ist der Thronsaal Gottes, es ist der Raum, in dem alles Gott anbetet, in dem alles sagt, heilig, heilig, heilig. Amen. Wo die Ältesten auf ihre Knie fallen, ihre Krone niederwerfen, die vier lebendigen Wesen beten an und alles, der ganze Raum ist erfüllt einfach davon, Gott anzubeten. Amen. Der biblische Hintergrund ist Offenbarung 4, Vers 4 und 4, Kapitel 4 und Kapitel 5. Und die geistliche Offenbarung dahinter ist die Majestät, die Macht Gottes. Und die Wirksamkeit ist der Geist der Anbetung. Amen. Und wie aktivierst du diesen Raum? Einfach, indem du Gott anbetest. Also streck mal deine Hände aus und sag, Vater, ich bete dich an heute Morgen. Ich bete dich an. Halleluja. Du bist mächtig, du bist heilig, du bist groß, du bist herrlich. Wir beten dich an heute Morgen. Wir machen dich groß über allem, was hier auf der Erde ist. Du bist so viel höher, so viel größer, so viel mächtiger. Oh, du hast die Herrschaft, du hast die Autorität und du hast den Sieg. Jesus, wir preisen dich, das Lamm Gottes, das neben dem Vater auf dem Thron sitzt und das bezahlt hat, das sein Blut vergossen hat, sodass wir freien Zugang haben können in die Herrlichkeit des Vaters. Oh, wir beten dich an, wir beten dich an. Halleluja, Halleluja. Die Wirksamkeit dieses Raumes ist da, also du kannst ihn anbeten. Du kannst ihn anbeten. Weißt du, die Sache ist die, wenn du über einen Raum sprichst in der Herrlichkeit, dann ist es immer so, dass du einfach auch in dem Moment, wo du darüber sprichst, setzt du ihn frei sozusagen. Ja? Du setzt seine Herrlichkeit, du setzt seine Wirksamkeit frei in dem Moment, wo du darüber sprichst. Das heißt, jetzt ist dieser Raum der Anbetung da. Bete ihn noch mal kurz an, bete ihn noch mal kurz an. Halleluja. Korabasi karalabashi kananana. Ora kenanala maso kororobo sandalalala. Oh, re de de la bashia na na na masondo do do do do do. Oh, wir danken dir, Herr, dass der Himmel offen ist, Herr. Oh, wir danken dir, Herr, dass du uns deine Macht und deine Größe heute Morgen offenbarst, Herr. Deine goldene Herrlichkeit, Herr. Deinen Thron, Herr. Deinen smaragdenen Regenbogen, Herr. Halleluja, Herr. Danke, Herr, dass wir dich sehen dürfen, Herr. Hoch erhaben, Herr, auf dem Thron, Herr. Hoch erhaben auf dem Thron, Herr. Halleluja. Wir preisen dich, Herr. Und wir beten dich an. Halleluja, Halleluja. Weißt du, der Engel sagte zu Johannes, komm hier herauf, komm hier herauf, komm in diese Dimension, komm in diese Dimension, meine Herrlichkeit. Und du wirst etwas sehen, was dein Leben verändern wird. Und Johannes sagt, sogleich war ich im Geist. Sogleich war ich im Geist. Sogleich bist du im Geist. Gerade jetzt, im Geist, weil Gott hat dich gerufen, du bist im Geist und siehe, ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer. Und der da saß, war von Ansehen gleich einem Jaspisstein und einem Sarder. Und ein Regenbogen war rings um den Thron, von Ansehen gleich einem Smaragd. Und rings um den Thron sah ich 24 Throne. Und auf den Thronen saßen 24 Älteste, bekleidet mit weißen Kleidern und auf ihren Häuptern goldene Siegeskränze. Und aus dem Thron gehen hervor Blitze und Stimmen und Donner. Und sieben Feuerfackeln brennen vor dem Thron, welche die sieben Geister Gottes sind. Und vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer, gleich Kristall. Und inmitten des Thrones und rings um den Thron vier lebendige Wesen, voller Augen vorn und hinten. Oh, weißt du, das ist Offenbarung. Das ist Offenbarung. Halleluja, Halleluja. Halleluja, dann heißt es weiter, und die vier lebendigen Wesen hatten eines wie das andere, je sechs Flügel und sind ringsum und inwendig voller Augen und sie hören Tag und Nacht nicht auf zu sagen, heilig, heilig, heilig, Herr Gott, Allmächtiger, der war und der ist und der kommt. Halleluja, du kannst dich eins machen mit den vier lebendigen Wesen und kannst sagen, heilig, heilig, heilig, Herr Gott, Allmächtiger, der war und der ist und der kommt. Und wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Danksagung geben werden dem, der auf dem Thron sitzt, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, so werden die 24 Ältesten niederfallen vor dem, der auf dem Thron sitzt und den anbeten, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt und werden ihre Siegesgrenze niederwerfen vor dem Thron und sagen, du bist würdig, unser Herr und Gott. Sag mal, du bist würdig, unser Herr und Gott. Die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht zu nehmen. Denn du hast alle Dinge erschaffen. Und deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. Halleluja. Ihr Lieben, das ist der Raum der Anbetung. Lass uns mal dem Vater, lass uns mal Jesus wirklich die Ehre geben mit all dem, was in uns ist. Halleluja. Vater, wir danken dir. Oh, wir danken dir, Herr, für deine Herrlichkeit. Wir danken dir, Herr, für deinen Thron, der feststeht in alle Ewigkeit, über jedem anderen Thron, über jeder Höhe, über jeder Macht und über jeder Kraft steht die Kraft und die Macht deines Thrones. Halleluja. Preis den Herrn. Halleluja. Wir lieben, das ist ein ganz, ganz wichtiger Raum. Aber es ist nicht der einzige Raum im Himmel. Ich habe schon gesagt, im Haus seines Vaters sind wie viel? Viele Räume. Und wenn Gott sagt viele, weißt du, Gottes Begriff von viele, ich habe neulich darüber gepredigt, wie viele Sterne es im Universum gibt, ja? Ja, wie viel waren es, glaube ich, 70 Trilliarden Sterne gibt es im Universum. 70 Trilliarden, eine Zahl mit, was hatte ich gesagt, wie viele Nullen, ich weiß es schon nicht mehr. Also auf jeden Fall nicht Millionen, nicht Milliarden, nicht Billionen, nicht Billiarden, nicht Trillionen, sondern Trilliarden, 70 Trilliarden Sterne. Okay, und wenn Gott sagt, hey, viele, dann denkt Gott in solchen Kategorien. Weißt du, ja, Gott ist nicht 1, 2, 3, viele. Gott ist viel zu groß dafür, für 1, 2, 3, viele. Das ist unser Klein-Klein. Ja, wenn Gott viele sagt, dann denkt er in Trilliarden oder sogar noch mehr. Halleluja. Das heißt, in seinem Haus sind viele Räume, das heißt unendlich viele Räume. Und als Hesekiel in die Herrlichkeit hineingeschaut hat, Hesekiel Kapitel 1, kannst du das sehen, weißt du, da siehst du etwas über die Struktur auch der Herrlichkeit. Weil die Herrlichkeit ist immer Dimension in den Dimensionen. Dimension hinter der Dimension. Ja, das heißt, wir gehen von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Wir werden verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Sind wir Dimension hinter der Dimension. Hesekiel hat es gesehen. Räder, die in Rädern sind. Dinge, die innen drin sind, wieder von einer Dimension ist wieder die nächste Dimension. Johannes in der Offenbarung, der Seher, also er schaut, das heißt immer, und ich schaute oder und ich sah. Ja, und immer, wenn er wieder sah, dann sah er wieder eine Dimension tiefer, dann sah er wieder rein. Zuerst sieht er den Thron und dann sieht er plötzlich weiter in Offenbarung 5 und dann sagt er, ja, und ich sah inmitten des Thrones. Und dann sieht er inmitten des Thrones wieder weiter, da sieht er das Lamm und so weiter. Weißt du, es geht immer um Dimension hinter der Dimension. Im Thronsaal sieht er sieben Geister Gottes, die ausgehen vom Thron. Jeder dieser sieben Geister ist wieder ein eigener geistlicher Raum mit einer eigenen Wirksamkeit. Ja, im Jesaja ist davon die Rede, der Geist der Weisheit, der Offenbarung, der Erkenntnis, der Kraft, der Furcht des Herrn und so weiter. Diese sieben Geister Gottes, da werden sie aufgezählt. Jeder ist eine eigene Wirksamkeit, jeder ist eine eigene Offenbarung. Räume in den Räumen. Ihr Lieben, wie viele von euch wollen tiefer gehen in ihrem Leben als Christen? Amen. Halleluja, dann bist du richtig hier. Räume in den Räumen. Gott will uns tiefer führen. Gott will uns wirklich diesen Blick geben, hineinschauen, wirklich in die Räume der Herrlichkeit, in die Räume der Wunder. Wunder sind Räume in der Herrlichkeit Gottes. Amen. Ich habe festgestellt, dass unterschiedliche Wunder unterschiedliche Räume sind im Raum des Geistes. Weil es sind unterschiedliche Wirksamkeiten. Es ist so, die Herrlichkeit Gottes ist nicht nur eine Wirksamkeit. Die Herrlichkeit Gottes ist nicht nur eine Sache, sondern die Herrlichkeit Gottes sind unterschiedliche Wirksamkeiten. Und diese Wirksamkeiten sind wie Räume. Und du kannst sensibel werden, mehr und mehr sensibel werden zu spüren, oh, welcher Raum öffnet sich jetzt? In welchen Raum möchte Gott mich hineinziehen? In welchen Raum möchte Gott gerade jetzt in meinem Leben wirksam werden lassen? Und natürlich kannst du auch durch deinen Hunger bestimmte Räume anzapfen. Amen. Wenn du einfach weißt, hey, ich brauche einen bestimmten Raum, zum Beispiel, was weiß ich, ich brauche den Raum, nehmen wir mal den Beispiel, den Raum kreativer Knochenwunder. Ich brauch ein kreatives Knochenwunder in meinem Leben. Letztes Wochenende, am Samstagnachmittag, hat sich dieser Raum sehr stark geöffnet. Deswegen haben wir so viele Zeugnisse bekommen von kreativen Knochenwunder schon, die bei der Konferenz da waren, Samstagnachmittag, die Riesenschlange von Leuten, die meisten von ihnen, nicht alle, aber viele von ihnen, hatten wirklich ein Zeugnis von einem kreativen Knochenwunder. Ja, Leute, die vor über 30 Jahren einen Unfall hatten, wurden wiederhergestellt, wo die Knochen nicht in der richtigen Ordnung waren. Leute, die, einer zum Beispiel, glaube ich, 9 Jahre lang zertrümmertes Sprunggelenk, Gott hat ihn wiederhergestellt. Das sind kreative Knochenwunder. Amen. Kreative Knochenwunder, da zähle ich auch die Metallwunder drunter. Wir haben ein Zeugnis gehört letzten Samstag von einem Metallwunder, von der Manuela, ja, die im November das erlebt hat, als wir das freigesetzt haben, wie haben wir diese ich glaube, rechten Arm war es, genau, rechter Oberarm war es, ne, wo dieses große Metallteil einoperiert war und sie konnte das tasten ganz deutlich unter ihrer Haut und sie hatte deswegen auch Einschränkungen, konnte ihren Arm nicht richtig hochheben, konnte den Ellbogen schon gar nicht aufstützen, weil einfach das Metall dann in das Fleisch reingedrückt hat. Ja, immer wenn sie den, das hat sie überhaupt nicht gemacht, weil immer wenn sie den Ellbogen aufgestützt hat, hat das Metall in das Fleisch reingedrückt. Und Gott hat offensichtlich ihr das Metall aufgelöst oder transformiert, wie auch immer. Auf jeden Fall kann sie nichts mehr fühlen seit dem Tag im November. Kann sie nichts mehr von dem Metall fühlen. Hat sie keinerlei Einschränkungen mehr. Kann sich voll aufstützen, kann alles machen, kann alles strecken. Es ist einfach verschwunden. Das ist ein kreatives Knochenwunder. Amen. Halleluja. Und wenn du so ein Wunder brauchst, weißt du, wenn du so ein Wunder brauchst, dann kannst du hineingreifen in diese Dimension. Weißt du, du kannst hineingreifen und dir ziehen. Ich nenne es immer die Herrlichkeitsgymnastik, dieses Ziehen. Ja, du streckst dich aus. Ja, du streck dich mal aus, weißt du? Du streckst dich aus. Zum Beispiel letztes Wochenende, ihr erinnert euch dran, da waren diese, ich hatte ja die Leute nach vorne gerufen, die entweder ein Bein zu kurz haben oder ein Bein zu lang haben, einfach wo die Knochen unterschiedlich lang sind. Und die sind nach vorne gekommen und alle haben ihr Wunder empfangen. Und über Livestream war sogar eine Person, die hat uns danach ein Zeugnis geschickt und hat gesagt, während ihr das gebetet habt, während ihr das freigesetzt habt, habe ich mich ausgestreckt, weil mein Bein war einen halben Zentimeter, ein Bein war einen halben Zentimeter länger als das andere und ich wollte so gern, dass das Bein kürzer wird. Sie wollte, dass es kürzer wird. Und sie hat sich vor dem Livestream, hat sie ihre Beine so ausgestreckt in die Luft, hat sich ausgestreckt, hat gesagt, Herr, ich ziehe mir das aus dem Raum der kreativen Knochenwunder. Und sie schreibt uns, ich habe hier das Zeugnis, pass auf, ich kann es dir sogar vorlesen. Halleluja, dann hast du es wörtlich. Sie schreibt, ich habe das Wunder der Beinverkürzung erhalten am Samstagnachmittag. Ich habe mich ganz brav auf einen Stuhl gesetzt zu Hause am Livestream, wie die anderen auch, die vor Ort waren. Sobald sie anfingen, für die Beinverlängerung zu beten, wurde mein linkes Bein um 5 mm kürzer. Ja, weil sie hat sich danach ausgestreckt. Es hängt immer davon ab, welchen Zug machst du. So wie ich es mir gewünscht hatte, sagt sie. Als ich meine Beine in die Luft hielt mit meinen Händen, ich spürte es schrumpfen. Jetzt fühle ich mich echt wohl mit der Hüfte, die eingemittet ist. Das ist ein richtig schönes Gefühl. Danke, Jesus. Ich gebe dir alle Ehre. Amen. Halleluja. Das ist der Raum der kreativen Knochenwunder. Und weißt du, wenn du ein Wunder aus diesem Raum brauchst, dann strecke ich einfach aus, weil immer wenn man über diesen Raum spricht, dann ist er da und dann kannst du dich ausstrecken, das ist die Herrlichkeitsgymnastik, du streckst sie aus und sagst, jawohl, ich ziehe von diesem Raum. Ja, es geht nicht um das Äußere, sondern das ist einfach symbolisch. Ja. Manche sagen, ich brauche mich ja nicht ausstrecken, funktioniert auch so. Ja, aber es hilft dir, es ist einfach eine Hilfe. Du ziehst es dir und dann sagst du so, und im Glauben empfange ich es. Und dann nimmst du die Arme runter und sagst, im Glauben empfange ich es. Ich nehme es in Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Weil immer, wenn man über einen Raum spricht, setzt er sich frei. Insbesondere dann, wenn derjenige, der darüber spricht, diesen Raum bereits erlebt hat. Verstehst du? Das ist ein Schlüssel mit diesen Herrlichkeitsräumen, was so genial ist. Wenn du in diesem Raum schon mal gewesen bist, ist es viel leichter, wieder dahin zu gehen. Amen. Ich spüre zum Beispiel deutlich, wenn sich im Raum, also in der Atmosphäre, der Raum für übernatürliche Zahnwunder freisetzt. Das hat man jetzt schon eine Weile nicht mehr, wird mal wieder Zeit. Amen. Aber das kann man spüren, verstehst du? Und dann kriegen die Leute plötzlich Goldzähne in ihrem Mund Silberzähne oder Platin oder was auch immer oder sonstige Reparaturen in ihrem Mund, wenn dieser Raum sich öffnet. Du kannst es ziehen, wenn du es willst. Ja, du kannst es ziehen, wenn du es willst. Halleluja. Wenn du sagst, nein, ich auf keinen Fall Goldzähne, dann zieh es dir nicht. Keramik, okay. Preisdinär. Was auch immer für wertvolle Materialien, irgendwelche Materialien aus dem Universum. Halleluja. Ja, stimmt, das war eine Frau übrigens, die hat vor ein paar Jahren, die Ingrid war das genau, aus der Nähe von Augsburg, die hat diese beiden hinteren Zähne, der eine ist silberfarben und der andere ist goldfarben, beide sind neu. Halleluja, Gott hat sie in einem Gottesdienst in Nürnberg hat sie die bekommen. Preis den Herrn, danke Jesus. Halleluja, preis den Herrn, Amen. Halleluja. Weißt du, es sind Dimensionen in Dimensionen. Ich erinnere mich dran, im Jahr 2012, da hatten wir eine Zeit, wo wir wirklich jeden Monat in einen neuen Raum von Wundern hineingegangen sind als Bewegung. Jeden Monat in einen neuen Raum. Und ich weiß noch, das Erste, womit es begann, das war im September 2012, weiß ich noch genau, das Erste, womit es begann, nach all dem, was wir bis dahin schon erlebt hatten, hatten wir das noch nicht erlebt und deswegen war es ein neuer Raum für uns. Ja. Das Erste, was geschah, war, dass diese übernatürliche Metallauflösung begann. Es begann mit einer Frau, die in ihrem Handgelenk eine Metallplatte einoperiert hatte und deswegen sich das nicht richtig bewegen konnte und man konnte die Metallplatte tasten. Gott hat sie aufgelöst, sie war nicht mehr tastbar, sie konnte ihr Handgelenk völlig frei bewegen und ab da sind immer wieder diese Metallwunder passiert und seither folgen sie uns. Amen. Das ist das, was die Bibel sagt. Diese Zeichen werden denen folgen. Manchmal wirst du auch verfolgt, weil dir Zeichen folgen, das gibt es auch. Aber diese Zeichen folgen uns. Und wenn du mal, und das ist das, was ich dir sagen will, wenn du mal in so einem Raum drin warst, ist es leicht, relativ leicht, wieder dahin zurückzugehen, weil du die Wirksamkeit schon mal angezapft hast. Amen. Und heute Morgen wollen wir Wirksamkeiten anzapfen. Bist du bereit für eine Reise? Halleluja. Pass auf, dann gehen wir einfach mal weiter. September 2012, okay? Metallwunder. Okay, wenn du das brauchst, dann einfach zieh's dir. Metallwunder. Oh, danke Jesus. Halleluja. Ich brauch's jetzt nicht, also ich zieh's mir jetzt nicht. Nicht, dass ich nachher plötzlich irgendwo Metall im Körper habe, wo vorher keins war. Halleluja. Okay. Dann Oktober 2012 kam das Wunder von übernatürlichem Fettverlust. Wer letztes Wochenende da war, hat gesehen, wie das funktioniert. Amen. Und wir haben wirklich einige Zeugnisse bekommen von Leuten, die übernatürlich Fett verloren haben. Manchmal habe ich den Eindruck, der Standard ist irgendwie 5 Kilo. Ich weiß auch nicht warum, aber die meisten, die bezeugen, dass sie übernatürlich Fett verloren haben, bezeugen, dass sie 5 oder 5,5 Kilo verloren haben. Ich weiß auch nicht. Ja? Also zum Beispiel, ich habe, pass auf, vom letzten Wochenende. Ja, Svetlana lacht schon so. Halleluja. Svetlana lacht schon so. Hier, sie schreibt hier, als Joshua die übernatürliche Fettauflösung freisetzte und wir in diesen geistlichen Raum gingen, begann ich auch im Natürlichen im Gottesdienstraum zu laufen. Plötzlich fühlte ich, wie sich etwas in meinem Bauch löste und es war, als ob jemand zu mir sagte, lass dich nicht ablenken und bleibe in diesem Raum, in dieser geistlichen Dimension. Es fühlte sich an, als wäre ich im selben Raum wie alle anderen, aber gleichzeitig spürte ich, dass ich in einem anderen Raum, in Klammer, der Fettauflösung war. An diesem Abend habe ich 5,5 Kilo abgenommen. Halleluja. In den nächsten Tagen, das ist auch interessant, und das finde ich immer interessant bei diesem Wunder, das passiert meistens. In den nächsten Tagen bemerkte ich, dass ich im Allgemeinen nicht mehr so hungrig war und das Gefühl hatte, dass mein Magen kleiner geworden war. Ich bemerkte auch, dass die Muskeln in meinem Bauch wieder sichtbar wurden. Wow, ganz ohne Fitnessstudio, Halleluja. Ich fühle mich viel, viel leichter und kann jetzt längere Strecken gehen, was vorher nicht möglich war. Danke, Jesus. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Oder hier aus der Schweiz, die Tochter von Doris und Rolf Bösch, die Lea, schreibt hier, ich war das letzte Wochenende an der Konferenz mit Joshua und Janet Mills. Als am Samstagabend der Aufruf kam, wer gerne Gewicht verlieren möchte, stand ich auch auf und lief durch den Raum. Als ich Sonntagmorgen zum Frühstück ging, fiel mir auf, dass mir meine Hosen zu groß sind. Beim Gottesdienst musste ich sie immer hochziehen, Smiley. Auf der Heimreise in der Schweiz sagte ich zu meiner Mama, morgen beim Bluttest werden wir sehen, dass die Schilddrüse wieder normal arbeitet. Ich hatte seit der Geburt meiner 5-jährigen Tochter eine Schilddrüsenunterfunktion und daher viel Gewicht zugenommen. Also ging ich am Montagmorgen zur Blutentnahme. Als ich am Montagmittag auf die Waage stand, stellte ich fest, dass ich 5 Kilo leichter war als vor der Konferenz. Ich dachte mir, wow, das ist krass. Am Abend bekam ich das Resultat vom Bluttest und siehe, die Schilddrüsenwerte waren normal. Im Januar war der TSH basal 7,61, jetzt ist er 4,91. Ich bin Gott so fest dankbar, dass mein Stoffwechsel wieder normal arbeitet. Liebe Grüße. Halleluja. Preist den Herrn. Amen. Wie viele von euch brauchen etwas aus diesem Raum? Halleluja. Streck dich aus. Also es ist interessant, dass gerade in diesem Raum von übernatürlichem Fettverlust oft Leute eben nicht nur einfach übernatürlich Fett verlieren. Also es ist nicht nur dieser kreative Raum, wo einfach was weggeht, sondern der Stoffwechsel normalisiert sich, Werte normalisieren sich, der Hunger normalisiert sich, der Magen wird kleiner, was auch immer. Einfach Notwendiges, ihr ganzes Lebensgefühl verändert sich. Und weißt du, und darauf, glaube ich, kommt es Gott auch an. Manche sagen, ja, wegen ein paar Kilo Fett macht es so ein Theater. Was soll das? Weißt du, es geht um viel mehr. Amen. Es geht um viel mehr. Gott möchte deine Jugend erneuern, wie bei einem Adler. Halleluja. Möchte ich wieder frisch machen. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Also, wenn du nachher zum Schluss nochmal aufstehen und du merkst, dass du deine Hose halten musst, ja, Ich erinnere mich in Linz, ich war in Linz und da mal vor Jahren und da kam die Herrlichkeit Gottes auch gewaltig in den Raum und viele kreative Wunder sind passiert und eine Frau, die stand da wirklich da vorne, wir haben den Herrn gepriesen und die stand so da vorne, hat immer mit einer Hand versucht, den Herrn zu preisen, stand so da vorne, ich habe gesagt, was ist mit dir los? Und sagt sie, wenn ich meine Hose nicht halte, dann rutscht sie mir komplett runter. Sie hatte so viel Fett verloren, dass sie die Hose halten musste. Halleluja, so wie die Lea übrigens auch, Halleluja. Preist den Herrn, Amen. Er erneuert deine Jugend wie bei einem Adler. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ja, Babybäuche verschwinden in Jesu Namen. Halleluja. Ja, ich hatte mal eine junge Frau, die hat mir ein Zeugnis geschickt. Die hatte Geburt gehabt. Und nach der Geburt waren einfach für sie unangenehm so ein paar Speckrollen zu viel, die nicht weggegangen sind. Und dann hat sie eine Botschaft von mir angehört und während ich gepredigt habe auf der Botschaft, sie hat Audio angehört, hatte sie einfach so unbewusst ihre Hand auf ihrem Bauch und plötzlich spürt sie während der Botschaft, ich habe glaube ich gar nicht über Fettauflösung gesprochen, aber während der Botschaft spürt sie plötzlich, wie dieser Bauch unter ihr zusammenschrumpft. Und danach waren sämtliche Speckrollen verschwunden. Preis den Herrn. Amen. Gott kann alles. Sag mal, Gott kann alles. Halleluja. Und damit sind wir schon beim Monat November 2012. Der nächste Raum, in den Gott uns geführt hat, war der Raum der Zeitwunder. Der Raum der Zeitwunder. Und weißt du, das war eine gewaltige Sache, weil Gott hat ein gewaltiges Zeichen auch getan damals. Zweimal hat es getan im Gottesdienstraum. Ein Zeichen dafür, dass Gott uns in diesen Raum hineingenommen hat. Und dieses Zeichen war, dass während ich darüber gepredigt habe, über dieses Thema, plötzlich die Funkuhr, so wie hier haben wir auch eine Funkuhr an der Wand, plötzlich begann die Funkuhr zu sausen, zu sausen, zu sausen, zu sausen. Genau, stimmt, die Doro hat es damals, Doro Geister, du hast es damals gefilmt, gell? Von dir habe ich damals einen Film bekommen mit der Uhr, die sich gedreht hat. Ja, du hast es gefilmt, ich erinnere mich. Halleluja. Die Uhr dreht sich, dreht sich, dreht sich, dreht sich. Und dann bleibt sie nach. Und dann habe ich die Leute nach vorne gerufen, sie haben Wunder empfangen. Und als wir fertig waren mit Beten, blieb die Uhr wieder stehen. Und beim ersten Mal war es so, dass sie wieder in der gleichen Zeit weiterging. Aber dann beim zweiten Mal, zwei Wochen später, ist nochmal das Gleiche passiert. Und dann ist sie ab dem Zeitpunkt 4 Stunden vorgegangen. Und das, obwohl sie ja ständig per Funk das Zeichen kriegt. Und die Batterie war nicht leer, das war nicht der Punkt, sondern die lief weiter 4 Stunden, immer 4 Stunden vor. Die lief ganz normal, nur war sie immer 4 Stunden vor. Ja. In meinem ersten Buch habe ich ein bisschen darüber geschrieben, auch was das genau bedeutet. Die 4 ist auch symbolisch und so weiter. Da will ich jetzt heute Morgen gar nicht so näher drauf eingehen. Aber worum es geht, in diesem Raum bekommst du eine Offenbarung darüber, dass in der Herrlichkeit die Dimension der Zeit sozusagen unter die Füße derer kommt, die sich in der Herrlichkeit bewegen. So kann man es ausdrücken. Amen. Und die Offenbarung dahinter, von der Bibel her, du musst ja immer auch die biblische Offenbarung sein. Ach stimmt, ich habe vergessen, übrigens zu den kreativen Wunder habe ich dir vergessen, die biblische Offenbarung zu geben. Die biblische Offenbarung ist, dass Gott der Kreator ist. Amen. Der Kreator. Und Gott sprach und es wurde. Wie wird dieser Raum der kreativen Wunder freigesetzt? Indem wir sprechen, es werde. Du setzt kein kreatives Wunder frei, indem du sagst, oh Papa, bitte, bitte, bitte, mach doch, dass diese Knochen an den richtigen Platz kommen. Sondern du setzt ein kreatives Wunder frei, indem du sprichst, so wie Gott spricht, wenn er Neues kreiert. Und Gott sprach, es werde. Also du sprichst in Existenz, ich spreche diese Knochen, die fehlen, in Existenz. Ich setze die Schöpfungsordnung Gottes frei in diesen Knochen oder in diesen Körper, wo es ein kreatives Wunder braucht. Römer 4,17 heißt es, er ruft das Nichtseiende ins Dasein. Amen. Das ist übrigens auch der Schlüssel hinter den Wundern, wenn Frauen, die keine Kinder kriegen konnten, plötzlich Kinder kriegen können. Wir haben das oft erlebt, dass wir für, ich weiß nicht wie viel Mal, wo wir für entweder Irina oder ich oder auch sonst jemand bei Glory Life für jemanden gebetet hat, der, also die normalerweise, kein Kind kriegen konnte. Und dann hat es funktioniert auf übernatürliche Weise. Unterschiedliche Gründe, warum es nicht funktioniert hat vorher, aber dann hat es funktioniert. Das ist die kreative Kraft Gottes. Amen. Und Gott sprach und es wurde. Halleluja. Wir müssen lernen zu sprechen. Wir müssen lernen zu wissen, wann es Zeit ist zu sprechen. Und wir müssen lernen zu wissen, wann es Zeit ist zu beten. Es ist für alles eine Zeit, steht schon im Prediger. Alles hat seine Zeit. Und es gibt eine Zeit zu sprechen und es gibt eine Zeit zu beten. Auch wenn du möchtest, dass etwas verschwindet, musst du sprechen. Ja? Gott sprach und es wurde. Und genauso spricht Gott und es ist nicht mehr. Amen. Sprich nur ein Wort und mein Knecht wird gesund. Jesus sprach und der Knecht war gesund. Das heißt, dieser Raum wird in Wirksamkeit gesetzt, indem wir sprechen im Bewusstsein, dass der Kreator, der kreative Gott in uns lebt. Also sag mal, in mir lebt der Kreator. Halleluja. So, wie ist es jetzt bei Zeit? Wie ist es jetzt beim Thema Zeit? Beim Thema Zeit ist die Offenbarung ganz einfach die. Gott hat am vierten Schöpfungstag, so sagen die meisten Ausleger, und ich schließe mich dem an, Gott hat am vierten Schöpfungstag die Dimension der Zeit in seine Schöpfung eingefügt. Die Zeit ist eine geschaffene Dimension Gottes. Das ist ganz automatisch, ergibt sich daraus, dass Gott selber zeitlos ist. Das heißt, in Gott gibt es keine Zeit. Ja, für Gott ist heute genauso wie morgen, das ist für ihn alles gleich. Der ist auf dem Zeitstrahl, den wir so haben, ist der über allem. Ja. In Gott gibt es keine Zeit. Er musste die Zeit schaffen, damit diese Welt eingebettet war in diesen Rhythmus von Tag und Nacht, wie es 1. Mose 1, Vers 14 folgende heißt, ja, wo es heißt, ich gebe euch Lichter an der Wölbung des Himmels, um zu scheiden zwischen Tag und Nacht und sie sollen dienen als Zeichen und zur Bestimmung von Zeiten und Tagen und Jahren. Das heißt, hier hat Gott das erste Mal Zeit in Existenz gesprochen. Das heißt, Zeit ist eine geschaffene Dimension. Amen. Jetzt hat Gott den Menschen ursprünglich dazu bestimmt, über alles zu herrschen, was er geschaffen hat. Amen. Steht 1. Mose 1, Vers 26, aber zum Beispiel noch deutlicher wird es in Psalm 8, Vers 4 bis 7, ja, wo es heißt, wo David betet und sagt, wenn ich anschaue deine Himmel, deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und des Menschen Sohn, dass du dich um ihn kümmerst? Denn du hast ihn wenig geringer gemacht als Elohim, hebräisch eigentlich Gott, ja, wenig geringer gemacht als Gott. Manche Übersetzungen übersetzen es als Engel. Eigentlich heißt es Gott. Also wir übersetzen, denn du hast ihn wenig geringer gemacht als Gott. Mit Herrlichkeit und Pracht krönst du ihn. Du machst ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände. Alles hast du unter seine Füße gestellt. Mit anderen Worten, alle Werke der Hände Gottes hat Gott ursprünglich unter die Füße des Menschen gestellt. Wenn nun die Zeit auch ein Werk Gottes ist, dann hat Gott ursprünglich die Zeit unter die Füße des Menschen gestellt. Amen. Also, dass du nicht mehr rumsaust über diese Welt und ständig sagst, ich habe keine Zeit. Das ist die erste Bedeutung, die es hat. Ja? Dass solange du noch rumsaust und sagst, ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit, hast du die Offenbarung noch nicht. Amen. Weil die Offenbarung sagt dir, du herrschst über alle Werke der Hände Gottes. Du herrschst über die Zeit. Ja, ich gebe dir recht, die Herrschaft ging verloren im Sündenfall. Im Sündenfall ging die Herrschaft verloren, ist ganz klar. Deswegen sind wir zu Knechten geworden. Deswegen sagt dir jeder Zweite heute, dem du irgendwo begegnest, sagt, ich habe keine Zeit. Ja, allein dieses Bekenntnis ist ein negatives Bekenntnis, ist ein Mangelbekenntnis. Ich habe keine Zeit. Es ist so, wie wenn du sagst, ich habe keine Gesundheit, ich habe kein Geld, ich habe dies nicht, ich habe jenes nicht. Es ist ein Mangelbekenntnis. Amen. Und es widerspricht dem, was das Wort Gottes uns sagt, in Bezug auf den neuen Bund. Weil die ganze Herrschaft, die durch den Sündenfall verloren gegangen ist, was ist mit dieser Herrschaft? Sie wurde wiederhergestellt durch das Erlösungswerk in Jesus. Amen. Halleluja. Gib mir mal Jesus die Ehre. Die ganze Herrschaft, die verloren gegangen ist, wurde wiederhergestellt. Und somit auch die Herrschaft über die Dimension, die geschaffene Dimension der Zeit. 1000 Jahre sind für den Herrn wie ein Tag. Das heißt, für dich in der Dimension der Herrlichkeit ist es möglich. Joshua hat letztes Wochenende es erwähnt, wie er das bei seiner Frau gemacht hat, wo sie sich die Treppe runtergestürzt ist, wo er gesagt hat, ich nehme dich zurück 15 Minuten in der Zeit. So, wie wenn es nie passiert wäre. So oft haben wir auf diese Art und Weise schon gewaltige Wunder erlebt. Ich erinnere mich an eine Frau, für die ich gebetet habe, die 57 Jahre lang eine verkrümmte Wirbelsäule hatte aufgrund einer Virusinfektion als Kind. Und ich habe sie zurückgenommen in der Zeit, die Wirbelsäule, zurückgenommen in der Zeit um 57 Jahre. Und ein paar Tage später schreibt sie mir die E-Mail und sagt, komplett begradigt die Wirbelsäule, komplett gerade. Oder anderes, ja, preis den Herrn, danke Jesus. Oder anderes Beispiel, ein Mann, das kannst du sogar im Internet sehen, das Zeugnis kannst du sehen, bei der, wenn du unter beliebte Videos bei Glory Life schaust, dann findest du das Video Herrschaft und Autorität im Raum des Geistes über Materie und Zeit. Und da ist in diesem Gottesdienst, das war noch in Bernhausen vor ein paar Jahren, in diesem Gottesdienst war ein Mann, der war ein russischer Mann, der vor 40, also 40 Jahre davor, in der russischen Armee gedient hat. Also das war noch die Sowjetarmee, ja, das war also ganz früh. Und in diesem Dienst, in dieser Armee, hat man ihm sein Handgelenk so zerstört, dass er kein Gefühl mehr hatte in seinem Handgelenk, weil da was einfach zerstört worden ist. Hier abgedrückt oder wie auch immer, Karpaltunnel zerstört, ich weiß nicht genau, was es war. Auf jeden Fall hatte er kein Gefühl mehr 40 Jahre lang in dieser Hand. Und in diesem Gottesdienst habe ich, und das kannst du sehen auf dem Video, habe ich dieses Handgelenk in der Zeit zurückgenommen, um, ich weiß nicht mehr genau, wie viel, also jedenfalls mehr als 40 Jahre, so dass es eben in den Zustand kommt, in dem es war, bevor dieser Unfall passiert ist. Und sofort war das Handgelenk komplett geheilt. Amen. Weil wir Herrschaft haben im Raum des Geistes über die Zeit. Vielleicht gibt es da Dinge in deinem Leben, wo du sagst, oh, ich wollte, das wäre nie passiert. Dann ist jetzt deine Gelegenheit, dich auszustrecken und mit mir auf eine kleine Zeitreise zu gehen in der Herrlichkeit Gottes. Halleluja. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, Herr, dass wir Autorität haben im Raum des Geistes über die Dimension der Zeit. Und Vater, was auch immer es betrifft, ob es ein Körperteil betrifft, das zu Schaden gekommen ist durch einen Unfall. Wir nehmen dieses Körperteil jetzt zurück im Raum des Geistes in der Zeit. Du kannst selber die Zeitspanne einsetzen, um die du es zurücknimmst, um 5 Jahre, um 10 Jahre, um 20 Jahre, was auch immer gewesen ist, nimmst du es zurück in der Zeit. Das heißt, ab Psalm 103 heißt es, unsere Jugend erneuert sich wie bei einem Adler. Halleluja. Hier ist übrigens auch das Geheimnis für Faltenauflösungswunder. Preis den Herrn. Halleluja. Auch das haben wir schon erlebt. Danke, Jesus. Aber das nur nebenbei jetzt gerade. Halleluja. Zieh einfach von diesem Raum. Zieh von diesem Raum. Vielleicht hast du etwas anderes, wo du sagst, oh, dieses Gespräch, das ist so blöd verlaufen. Ich habe mich so doof verhalten. Ich hätte das nie gesagt. Dann einfach gerade jetzt im Raum des Geistes. Sag einfach in Jesu Namen, ich nehme einfach das zurück in der Zeit und ich setze frei, dass es so ist im geistlichen Raum, wie wenn es nie gewesen wäre. Oder ein Gegenstand, der seit 5 Tagen nicht mehr funktioniert. Davor hat er funktioniert. Nimm ihn zurück in der Zeit. Vater, wir sagen, wir nehmen es zurück in der Zeit um 6 Tage oder 7 Tage und wir setzen den ursprünglichen Zustand frei, wie wenn es nie gewesen wäre. In Jesu Namen. In Jesu Namen, wir sind im Raum des Geistes, wir sind im Raum der Herrschaft über die Zeit. Oh, das sind so viele Wunder. Halleluja. Ich glaube sogar, ich habe noch vom letzten Wochenende noch kein Zeugnis davon gehört, aber ich glaube, dass wir jetzt nach diesem Gottesdienst spätestens, dass wir mindestens ein Zeugnis bekommen werden, wo jemand sagt, wow, ich habe in den Spiegel geschaut und ich habe festgestellt, diese Falte, die mich immer so gestört hat, ist verschwunden. Halleluja. Danke, Jesus. Du kannst dir das ziehen. Halleluja. Danke, Jesus. Weißt du, ungewöhnliche Zeichen und Wunder. Auch das ist ein Raum. Auch das ist ein Raum. Verstehst du? Es gibt den Raum der Zeitwunder. Und das ist schon ungewöhnlich genug. Aber dann sagt Apostelgeschichte 19,12 auch noch, und ungewöhnliche Wunderwerke tat Gott durch die Hände des Apostel Paulus. Und dann siehst du etwas, was für uns schon fast normal ist, aber es ist trotzdem ungewöhnlich, weil du siehst, wie Gott Wunder tut außer Raum und Zeit. Wie sie die Tücher nehmen von Paulus und sie legen sie viel später auf die Kranken und die Kranken werden auch Tage später, Wochen später immer noch gesund, nur weil diese Tücher die Salbung berührt haben, die auf dem Apostel Paulus war. Und in dem Moment, wo sie aufgelegt werden, setzt sich die Salbung da frei. Das ist ein Wunder außer Raum und Zeit. Und Gott, weißt du, Gott tut Wunder außer Raum und Zeit. Er kann zum Beispiel außer Raum und Zeit eben die Kraft übertragen durch Tücher auf Kranke, die nicht hier sein können. Er kann aber auch Gegenstände, die du an einem bestimmten Ort verloren hast, zu dem Ort zurückbringen, wo du jetzt bist. Amen. Hier sind wir bei der Tätigkeit der Engel angelangt. Amen. Wie von euch glauben, dass Engel sowas machen können? Oh, wir haben so viele Zeugnisse davon bekommen, wie Gott solche Dinge macht. Es führt den Verstand, weißt du, es haut deinen Verstand weg. Du verstehst es nicht. Ja, so wie die Svetlana, ne? ihr Handy in Spanien vergessen, ne? Und 3 Wochen lang haben sie gebetet, dass das Handy sich wieder materialisiert, haben die ganze Wohnung abgesucht, jeden Tag die ganze Wohnung abgesucht nach dem Handy, weil sie geglaubt haben, dass sich es wieder materialisiert. Und nach 3 Wochen lag das Handy einfach auf der Kommode im Flur. Kannst du dir das vorstellen? Halleluja. Amen. Das kann der Verstand nicht verstehen. Aber weißt du, wir sind im Raum der Herrlichkeit. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Und ich glaube, da gibt es Wohnungen, da gibt es Räume, wo Engel bereitstehen, loszufliegen und tätig zu werden als das, was sie gemäß Hebräer 1 sind, nämlich dienstbare Geister zum Dienst an denen, die das Heil erben sollen. Und wenn Gott Philippus von einem Ort an den anderen versetzen konnte, ja, in einem Moment, und du findest noch weitere Beispiele davon in der Bibel, dann kann er erstens natürlich auch dich versetzen, auch diese Art von Wunder haben wir schon öfters erlebt, aber er kann auch Gegenstände versetzen von einem Ort an den anderen, er kann Dinge materialisieren lassen, er kann Dinge sich rematerialisieren lassen, er kann alles tun. Amen, ich nenne es den Spielplatz der Engel. Kann alles tun. Und das weiß ich noch, im Dezember 2012 sind wir in diesen Raum, den ich in meinem ersten Buch den Spielplatz der Engel nenne, hineingegangen. Und es begann mit diesen Zeichen. Zuerst begann es mit den Zeichen. Ja. Zeichen sind einfach, was sind Zeichen? Zeichen weisen hin auf etwas. Und Jesus hat ja gesagt, Zeichen und Wunder werden euch folgen. Ja. Zeichen, diese Zeichen werden denen folgen, heißt Markus 16. Ja. Zeichen und Wunder. Zeichen ist was anderes wie Wunder. Ja, Zeichen weisen hin. Zeichen zum Beispiel, wenn sich Goldstaub manifestiert, haben wir letztes Wochenende auch teilweise erlebt, in den Händen oder auf den Stühlen oder auf dem Boden oder auf der Hose oder keine Ahnung wo, im Bett, was auch immer wo, wenn sich Goldstaub manifestiert, ist ein Zeichen. Was ist es für ein Zeichen? Es weist hin auf die Herrlichkeit Gottes. Es weist hin auf seine Gegenwart. Es sind Zeichen. Zeichen, Zeichen oder Öl manifestiert sich in den Händen plötzlich. Zeichen für das Öl. Ja, Joshua selber hat es sehr stark schon erlebt in seinem Leben, ja, dass teilweise Öl ihm aus den Schuhen rausgeflossen ist, richtig. Also richtig seine Füße in den Schuhen richtig im fetten Öl standen. Ja. Oder einmal hat er, glaube ich, ein ganzes Glas voller Öl aus den Händen vollgemacht. Ja. Das heißt, dass es in den Händen rausgeflossen ist. Also das ist schon extrem. Ja. Amen. Es sind Zeichen. Manchen gruselt es da vielleicht sogar. Es sind Zeichen, sie weisen auf die Gegenwart Gottes hin. Haben wir hier auch schon erlebt. Federn von Engeln, die sich materialisieren. Tropfen von Regen, die Leute plötzlich auf der Haut spüren. Im Raum, obwohl es nicht regnet. Ich hoffe jedenfalls nicht, dass hier reinregnet. Das Gebäude ist zu neu dafür. Wahrscheinlich nicht. Ja? Aber es sind Zeichen der Gegenwart Gottes. Manche sitzen im Gottesdienst und spüren plötzlich, wie ein Flügel von hinten ihn über die Schulter streicht und übers Gesicht. Zeichen der Gegenwart Gottes. Wie viele von euch sind bereit für den Raum ungewöhnlicher Zeichen? Den Spielplatz der Engel nenne ich es. Also für die Engel ist es ja leicht, das weißt du, mit dem Goldstab. Manche machen ein Riesending aus dem Goldstab und sagen, oh, mit dem Goldstab, das ist, glaube ich, ja überhaupt nicht, das ist ja ganz komisch und so. Weißt du, für die Engel, die Straßen im Himmel sind aus Gold, weißt du. Wenn da einmal die Kehrmaschine durchfährt, dann regnet es hier auf der Erde so viel Goldstaub, da kannst du gar nicht gucken. Das ist überhaupt kein Problem. Verstehst du? Das sind die kleineren Sachen für Gott. Amen. Halleluja. Übernatürliche Reparaturwunder. Das ist auch so eine Sache, wo die Engel sich betätigen. Ja? Es ist interessant, dass die Engel wirklich alles reparieren können. Ne? Das ist interessant, ja? Die Engel, die gehen mit der Zeit. Ja? Also vor 30 Jahren musste, oder vor 40 Jahren musste noch kein Engel einen Computer reparieren. Heutzutage sind sie da voll im Business. Interessant, ja? Oder wenn dein Internet abgestürzt ist. Ja? Mussten sie vor 40 Jahren auch nicht, obwohl manche Leute gar nicht sich vorstellen können, dass es ein Leben ohne Internet gab. Ja? Kennst du die Geschichte, das ist eine wahre Geschichte, von dem Opa, der zu seinem Enkel gesagt hat, weißt du, als ich groß geworden bin, Enkelsohn, da gab es noch nicht mal Computer. Und dann schaut der Enkel ihn ganz groß an und sagt, ja, Opa, wie seid ihr denn dann ins Internet gekommen? Also, nach dem Motto, ehe Abraham war, ist das Internet. Ja, so. Amen. Das ist eine andere Zeit. Ja. Halleluja. Manchmal wünsche ich dir vielleicht, dass du zurückgenommen wirst in der Zeit, bevor es ein Internet gab. Aber manchmal auch nicht. Je nachdem. Halleluja. Ungewöhnliche Wunder. Und dann schließlich, und das war dann, ich nenne nur noch einen Raum, und dann will ich dich aktivieren, wirklich auch nochmal, speziell in diesen Räumen. Aber im Jahr 2018 hat Gott uns dann hineingeführt, oder hat er diesen Raum geöffnet, diesen Raum der Totenauferweckung. Ja. Totenauferweckung, das ist auch wieder ein Raum für sich. Was hat Jesus gesagt? Wenn ihr hingeht, dann heilt die Kranken, weckt Tote auf, treibt Dämonen aus, reinigt Aussätzige. Ist einfach eine andere Dimension, ist nichts, weißt du, manche machen dann immer, wenn was Neues kommt, dann ist es natürlich, klar, dann ist es erstmal total spektakulär. Aber ich sage dir, für Gott ist es total normal. Und weißt du, ich glaube, dass wir noch viel mehr Tote auferweckt sehen werden, als wir bisher gesehen haben. Das letzte Mal hat es der Leo erlebt. Ne? Ist der Leo da? Ja, genau, der Leo bei der Arbeit. Ja? Wo im Pflegeheim, wo eine Frau auf der Toilette gestorben war und schon einige Minuten tot war und sie lag auf ihrem Bett und er hat ihr einfach nur die Hand aufgelegt und plötzlich ist sie wieder zum Leben gekommen und hat angefangen zu essen. Halleluja. Amen. Das ist der Raum der Totenauferweckung. Halleluja. Danke, Jesus. Du, weißt du, die Sache ist die, beim Raum der Totenauferweckung, du musst ihn immer prophetisch anzapfen, weil meistens in dem Moment, wo drüber gepredigt wird, hast du gerade keinen Toten zur Hand. Ja, das heißt, du ziehst dir die Wirksamkeit, damit du gerüstet bist, wenn du damit konfrontiert bist. Wie von euch sind bereit, da Wirksamkeit zu ziehen? Halleluja. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, Herr, für all diese Räume, Herr. Wir danken dir, Herr, für den Raum, ja, den Raum der Totenauferweckung, Herr. Herr, der Leben bringt, da wo tot war. Ja, nicht nur körperlich, Herr, sondern sogar auch im Bereich von Geschäften, von Finanzen, von Beziehungen. Da, wo Versöhnung unmöglich schien, wo die Beziehung toter als tot war, Herr. Herr, da danken wir dir, Herr, für den Raum der Totenauferweckung, Herr. Wir danken dir für den Raum, in dem die Auferstehungskraft Gottes Leben aus den Toten hervorbringt. Halleluja. Halleluja. Komm, lass uns mal aufstehen zusammen. Halleluja. Halleluja. Ich glaube, da ist etwas vorbereitet. Da ist etwas vorbereitet für uns. Halleluja. Wenn du heute Morgen hier bist, ich bin immer noch in diesem Raum der Totenauferweckung, weil ich spüre, der Heilige Geist legt ein Gewicht drauf. Wenn du da heute Morgen hier bist, und ich sage dir, bei manchen ist es so, da gibt es etwas in deinem Leben, das ist jetzt vielleicht kein physisch Toter, aber da gibt es etwas in deinem Leben, wo du wirklich, ja, wo du selber es für tot erklärt hast, wo du gesagt hast, okay, diese Beziehung, das wird nie wieder werden. Oder wo du gesagt hast, okay, diese Firma ist tot. Oder wo du innerlich gesagt hast, jetzt vielleicht vor ein paar Tagen, okay, ich bin bankrott, da kann man nichts mehr machen. Ja, es ist sozusagen toter als tot. Ja, das heißt, du hast es aufgegeben. So wie die Jünger von Jesus es bei Lazarus aufgegeben hatten, als er 4 Tage tot war. Sie hatten es aufgegeben. Aber was hat Jesus gemacht? Er hat ihn auferweckt. Amen. Halleluja. Wenn du so ein Auferweckungswunder in deinem Leben brauchst, streck einfach deine Hände aus. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, Herr. Herr, für den Raum der Auferweckung, Herr. Herr, da wo es tot ist, wächst du auf, Herr. Da bringst du neues Leben, Herr. Aber da wo es toter als tot ist, Herr, Da läufst du zur Hochform auf, Herr. Ja. Halleluja. So wie Jesus, der gewartet hat, bis Lazarus nicht nur tot war, sondern toter als tot. Weil 4 Tage, das war bei den Juden toter als tot. Die Juden haben geglaubt, nach 3 Tagen ist der Mensch wirklich weg. Da ist seine Seele wirklich, wirklich weg. Da ist sie bei Gott oder im Totenreich. Ja, nach 3 Tagen ist er erledigt. Also nach 4 Tagen, das war toter als tot. Und vielleicht ist da diese Situation in deinem Leben, wo es toter ist als tot momentan oder du es so fühlst oder du es so glaubst. Und wir sagen jetzt in dem Namen Jesus, wir setzen die Kraft, die Jesus aus den Toten auferweckt hat, jetzt frei in deinem Leben. Wir rufen diese Wirksamkeit jetzt über deinen Söhnen und Töchtern hervor aus dem Raum der Herrlichkeit. Wir zapfen diesen Raum der Totenauferweckung in der Herrlichkeit Gottes an heute Morgen. In Jesu Namen, Herr. Wir danken dir, Herr. Wir danken dir, Herr, dass deine Söhne und deine Töchter, Herr, dass sie gesandt sind, um Tote aufzuwecken, Herr. Gesandt sind, ja, die körperlich Toten, Herr, aber auch die geistlich Toten, Herr, und die finanziell Toten, Herr, und die beziehungsmäßig Toten, Herr, und die in ihrem Denken Toten, Herr. Danke, Herr, dass du sie durch deine Söhne und deine Töchter auferweckst, Herr. Halleluja. Wir bewegen uns, Herr, in dieser Dimension. Komm, ihr alle, weil jeder von uns wird irgendwann in der nächsten Zeit irgendwo mit Tod konfrontiert sein. Wenn es nicht in deinem Leben ist, dann vielleicht im Leben von jemand anders. Deswegen zieh dir die Wirksamkeit. Sie kommt jetzt auf dich. In dem Namen Jesus. Danke, Vater, für diese Wirksamkeit, die Jesus aus den Toten auferweckt hat. Für diese Wirksamkeit, die Lazarus aus den Toten auferweckt hat. Für diese Wirksamkeit, die den Jüngling von Nain aus den Toten auferweckt hat, Herr. Für diese Wirksamkeit, die Frau bei der Arbeit von Leo aus den Toten auferweckt hat, Herr. Herr, für die Frau, die das kleine Baby vor einigen Jahren im Mutterleib aus den Toten auferweckt hat, ist die Ärzte für tot erklärt haben. Ah, diese selbe Kraft, Herr, wir setzen sie frei, Herr, in unserer Mitte, Herr. Wir danken dir, Herr, für diese Dimension, Herr. Wir danken dir, Herr, für diesen Raum, auch über Livestream. Streck deine Hände zum Fernseher oder was auch immer, zum Screen einfach, in Jesu Namen. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater, für deine Reise mit uns in der Herrlichkeit, Herr. Oh, wir preisen dich. Streck dich einfach nochmal aus und sag, ich greife zu und ich empfange. In Jesu Namen. Und dann ziehst du es dir runter. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Und jetzt, Ute, könnt ihr das Round and Round reinmachen im Hintergrund, weil jetzt möchte ich dich wirklich noch dir ein paar Minuten die Gelegenheit geben, wirklich in verschiedenen Räumen der Herrlichkeit aktiviert zu werden. Ich glaube, der Heilige Geist ist hier heute Morgen und er möchte unterschiedlichen Leuten auch unterschiedliche Räume zeigen und dich in unterschiedliche Räume hineinführen und dir somit unterschiedliche Wirksamkeiten auch zuteil werden lassen in deinem Leben, in Jesu Namen. Er möchte dich in unterschiedliche Dimensionen hineinführen. Und deswegen gerade jetzt, kannst du ein bisschen lauter machen? Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wir danken dir, Herr, gerade jetzt, Herr, auch über Livestream, wenn du zuschaust, mach dich mit uns auf diese Reise in die Herrlichkeit. Ihr steht schon hier, auch vor Ort. Ihr steht schon. Also setzen wir es frei, dass der Heilige Geist jetzt die Kontrolle übernimmt. Heiliger Geist, übernimm die Kontrolle über uns. Ich danke dir, Herr, für die Räume, von denen wir gehört haben, Herr. Räume der Offenbarung, Räume der Anbetung, Räume der Weisheit und Räume der Wunder, Herr. Unterschiedlicher Wunder. Danke, dass die Tür zum Himmel offen ist. Halleluja. Und danke, Herr, dass wir versetzt sind an himmlische Orte. Dass wir versetzt sind in Christus, in die Dimension deiner Herrlichkeit. Und ich danke dir für den Ruf. Ja, komm hier herauf. Halleluja. Und ich danke dir, Herr, dass in dieser Dimension der Herrlichkeit Räume in Räumen sind, Herr. Und du weißt, was jeder Einzelne heute Morgen hier braucht, welchen Raum er braucht. Weißt du, gerade jetzt, beginn einfach, dich im Geist einzutun und auszustrecken. Ich gebe dir auch die Erlaubnis, wirklich, lauf auch gerne im Raum umher, wenn du magst. Einfach, wenn dir das hilft. Oder du darfst dich auf den Boden legen, wenn du magst, auf den Rücken zum Beispiel. Und einfach schauen, was Gott dir zeigt. Weil der Heilige Geist teilt unterschiedliche Räume zu. Wir haben unterschiedliche Räume freigesetzt schon dadurch, dass wir drüber gesprochen haben. Kreative Wunder, Zeichen, Wunder im Raum der Zeit, ungewöhnliche Wunderwerke, Totenauferweckung. Aber da sind noch so viel mehr Räume. Und Gott lädt dich ein auf eine Reise in der Herrlichkeit. Eine Reise in der Herrlichkeit jetzt. Halleluja. Danke, Heiliger Geist. Und er wird dir jetzt Dinge lebendig machen. In deinem Geist. Dinge werden sich dir klar machen. Vielleicht ist einfach dann diese Gewissheit in dir, dass du sagst, ja, aus dem Raum will ich jetzt ziehen. Er bewirkt in dir das Wollen und das Vollbringen. Du sagst, ja, da will ich hineingehen. Dann tust du es. Dann kannst du auch bewusst, wenn du einfach einen Raum vor dir siehst, wo Gott dich einlädt, da reinzugehen, dann geh einfach auch wirklich im Sichtbaren, geh bewusster so einen Schritt rein. Ja. Sag, okay, ich trete da hinein. Vielleicht ist es ein Raum von Versorgung in Bezug auf Finanzen. Vielleicht ist es ein Raum der Gunst Gottes, wo du einfach sagst, ja, ich brauche Gunst bei diesen Menschen oder dass diese Tür sich öffnet oder für diesen Durchbruch. Dann geh einfach einen Schritt da rein. Die Gunst Gottes auf dir kommt aus diesem Raum der Wirksamkeit der Gunst Gottes. Halleluja. Halleluja. Lass dich einfach führen vom Heiligen Geist. Halleluja. Danke, Heiliger Geist. Ich sehe für jemand hier im Raum und ich glaube auch über Livestream, ich sehe diesen Raum der Organerneuerung. Das ist ein Organ, das dringend erneuert werden muss in deinem Körper. Und ich habe selber mal im Himmel diesen Raum gesehen und da wurden einfach wirklich die Engel diese Organe genommen. Und haben sie in so einen sprudeligen Behälter gehalten für eine Zeit lang. Das war dieses Erneuerungsbad. Und gerade jetzt sehe ich einfach, dass dieser Raum für einige offen ist, weil du es brauchst. Du kannst es also ergreifen. Du kannst diese Erneuerung ergreifen. Vielleicht zeigt dir der Heilige Geist für dich was ganz anderes. Dann ergreif es, geh da einfach rein. Fühl dich einfach frei. Fühl dich einfach frei, wie es für dich richtig ist. Noch mehr, Heiliger Geist. Halleluja, ich sehe im Geist ein wertvolles Schmuckstück, nachdem du dich sehnst, es ist dir verloren gegangen oder gestohlen worden oder was auch immer, oder du findest es nicht mehr. In Jesu Namen, setz jetzt frei, dass die Engel Gottes dieses Schmuckstück zurückbringen zum Besitzer, sodass du es findest, in Jesu Namen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Lightning. Danke. Ich sehe einen älteren Mann und ich glaube, es ist der Opa in einer Familie. Und ich sehe zwei oder drei Leute, die jetzt gerade zuschauen, die zu dieser Familie gehören. Und ihr macht euch Sorgen wegen dem Opa und seinen Zustand. Aber außer Raum und Zeit setzen wir jetzt diese Wirksamkeit, Wirksamkeit der Erneuerung, Wirksamkeit der Jugenderneuerung, Wirksamkeit der Stärke, der Kraft, auch der mentalen Kraft. Wir setzen es frei in Jesu Namen. Ihr könnt euch einfach damit verbinden, wenn euch das betrifft, gerade jetzt. Einfach für euren Opa jetzt ziehen, einfach aus dem Raum der Herrlichkeit, aus der Raum und Zeit. Zieht einfach diese Wirksamkeit Gottes. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Danke, Jesus. Ich glaube, dass ein Krebstumor verschwindet, gerade jetzt, während du ziehst aus dem Raum der Herrlichkeit. Und ich sehe ein 12-jähriges Mädchen, das ein gesundheitliches Problem hat. Und ich habe dieses Mädchen gesehen, die mit so einem Ding auf dem Handgelenk, ich weiß nicht genau für was, ob es für eine Infusion ist oder was, auf jeden Fall ist da was Medizinisches befestigt auf dem Handgelenk. Und das ist das Zeichen aber für dich, dass du weißt, ja, es geht da um meine Tochter oder Enkelin oder wie auch immer du im Verhältnis zu diesem Mädchen stehst, aber in Jesu Namen, außer Raum und Zeit, setzen wir Wiederherstellung und Heilung jetzt frei. Wir sind im Raum des Geistes, wir sind im Raum der Herrlichkeit. Halleluja, das sind kreative Wunder. Oh, das sind Wunder im Raum der Zeit. Dinge kommen in den ursprünglichen Zustand zurück. In Jesu Namen. Puh. Danke, Jesus. Schau nochmal, halt nochmal Ausschau, aber dir noch was Zeit. Du noch was hörst. Es kann sein, dass er dir mehr als einen Raum zeigt jetzt oder gezeigt hat schon. Halleluja. I wanna dance like the angels dance. Danke, Jesus. I wanna sing like the creatures sing. I wanna bow like the elders bow before. I want to swim in the crystal sea. Holy fire consume me. I want to hear all heaven and earth adore you. Don't you? Don't you? Halleluja. Preist den Herrn. Wer von euch war alles in einem Raum der Herrlichkeit? Du hast etwas gesehen, wahrgenommen, gespürt. Gott hat dir gesagt, ergreif diesen oder jenen Raum. Wer alles? Okay. Die allermeisten. Halleluja. Du über Livestream, du kannst uns eine E-Mail schreiben, was du erlebt hast. Wer von euch hat etwas gespürt, dass er etwas gezogen hat, sodass sich einfach für ihn konkret etwas verändert hat, gerade jetzt? Okay. Möchtest du mal sagen, was sich verändert hat? Komm her. Einmal kurz ein paar Zeugnisse. Ja. Ich war in drei Räumen. Der erste Raum war ein Raum des lebendigen Wassers. Und jeden, den ich da reinführe, der wird leben. Amen. Und der andere Raum war ein Raum des Rauches und des Feuers. Und das Feuer ist, wenn ich da reingehe, ich bekomme das Feuer Gottes. Aber der Rauch ist so stark, ich muss aufhören zu atmen. Gott muss für mich atmen. Ich muss aufhören, so wie ich lebe. Dritte... Hey! Oh, ich weiß nicht mehr. Das dritte. Ja, das war der Rauch. Das war der Rauch, dann war es weg. Alles gut, alles gut. Der Heilige Geist wird es dir wieder zeigen. Halleluja. Preist den Herrn. Wer hat noch was erlebt? Möchte es kurz weitergeben, was passiert ist bei dir, was ich getan habe. Okay. Manzi war zuerst. Was ist passiert? Oh, ich bin noch ein bisschen mitgenommen. Okay. Ich habe ganz viele Wolken. Wolken. Unser Vater in der Mitte und ganz viele Engel und haben die Hand zu mir. Ich soll kommen, ich bin auf dem richtigen Weg, komm zu uns. Der Ruf in die Gemeinschaft mit dem Vater. Ja, und ich bin auf dem richtigen Weg, ja. Halleluja. Preis den Herrn. Danke, Jesus. Wow, so stark. Halleluja. Preis den Herrn. Halleluja. Wer hat noch was hast du? Ich habe gesehen, wie Jesus mir die Tür geöffnet hat, von einem Raum zum anderen zu gehen und hat gesagt, die Zeichen, die ich getan habe, wirst du auch tun. Amen. Amen. Amen. Halleluja. Johannes 14, 12. Amen. Ist es biblisch? Preist den Herrn. Ja. Halleluja. Wer möchte noch was erzählen, was du gerade erlebt hast, wo du gemerkt hast, ja, was hast du erlebt? Es gibt diesen Raum der Wiederherstellung. Ach. wenn wir diesen Raum hineingehen, dann ist das Alte weg. Mm. Dann können wir das Neue ergreifen. Mm. Wiederherstellung der Seele. Ja, Wiederherstellung der Seele, Wiederherstellung von Beziehungen. Mm. Dann ist es, wie wenn es nie gewesen wäre. Wow. Amen. Das kannst du dir gerade jetzt ziehen, während sie sagt, da ist die Wirksamkeit. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Oh, danke, Jesus. Noch was? Halleluja. Danke, Jesus. Wow. Wow. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Möchte noch jemand was erzählen? Ja, Faschil. Ich hatte die Räumlichkeiten gesehen, dass da ganze Instrumente aus Gold waren und besonders so ein großes Saxophon wie bei Tobi, aber war auch echter Gold. Und wo ich reingekommen bin, dann... Bist du jetzt nicht aus echtem Gold, Tobi? Musste man nicht lernen. Da war einfach, dass einfach die Herrlichkeit da ist, Gott sieht das und war einfach total schön. Wow. Ja. War das ein Raum, also der Lobpreis gehört in dem ja, Raum? Ja, natürlich. Ah, ja, da waren alle Instrumente, aber aus Gold und die auch gespielt haben. So. Das heißt, es war die Herrlichkeit Gottes auf dem Lobpreis. Genau, Halleluja. Wow. Hammer. Hammer. Amen. Alle Lobpreiser sollten jetzt schon ihre Hände oben haben. Halleluja. Und sagen, jawohl, ich ziehe das. Mein Instrument wird Gold. Nicht nur das Saxophon, weil es schon so aussieht, sondern goldenes Piano, goldene Gitarre, goldene Stimme, ja. Eine goldene Stimme. Halleluja. Wow. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Hat jemand, während du in einem Raum warst, hat jemand irgendwie empfunden, du hast dir ein spezielles körperliches Wunder gezogen und du hast gleich gemerkt, dass irgendwo was leichter geworden ist oder sich was verändert hat? Hast du da was? Ja? Was war das bei dir? Ich merke jetzt, dass meine Zähne, meine ganze Kiefer energetisiert ist und meine Beine auch. Okay, und da war da vorher ein Problem gewesen in beiden, also sowohl im Kiefer. Also ich hatte vier Stunden im Garten gearbeitet, ich konnte kaum mehr laufen. Okay. Und jetzt hast du. Und im Kiefer, ja? Und in den Zähnen merke ich jetzt einfach, da ist eine Kraft, da vibriert etwas. Wow, hattest du Probleme mit den Zähnen, oder? Ja, schon ein bisschen. Ja. Schon, ja. Okay, Halleluja. Steh mal auf. Halleluja. Oh, Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, Herr. Oh, du erneuerst ihre Jugend wie bei einem Adler, Herr. Ja, weißt du, dieses Energetisieren, das ist wie, ich sehe das gerade so, ich hatte das, diesen Sprudelbehälter, wo einzelne Organe reingetaucht werden, aber ich glaube, bei dir ist es so, Gott taucht deinen ganzen Körper ein, Halleluja. Er taucht deinen ganzen Körper ein in dieses Sprudelbad, dieses Bad der Erneuerung, dieses Bad des neuen Lebens, Halleluja. Halleluja. Das ist ganz heiß. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Das ist die Kraft Gottes. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Komm, lass uns nochmal alle zum Schluss nochmal unsere Hände ausstrecken. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen für diese Räume in den Räumen. Halleluja. Danke, Herr, für Räume hinter den Räumen, für Dimensionen in den Dimensionen. Danke, Herr, dass unsere Reise erst gerade begonnen hat. Und Herr, ich setze jeden Einzelnen hier im Raum frei, dass er weiterreist. Jeden Tag, immer wieder, ein Stück weiterreist. Und Herr, dass wir alle darin aktiviert sind, Herr, durch die Räume der Herrlichkeit anzuzapfen. In Jesu Namen, ja, ich setze frei in dir, wenn du das möchtest, dass wirklich diese Fähigkeit, wirklich in den Räumen der Herrlichkeit unterwegs zu sein und zu ziehen, in dir aktiviert wird. Wenn du das möchtest, streck einfach deine Hände aus, auch du über Livestream. In Jesu Namen, ich setze jetzt Aktivierung für dich frei. Aktivierung in deiner Reise in der Herrlichkeit. In Jesu Namen, Aktivierung, die Räume anzuzapfen, in Jesu Namen, Aktivierung, weiterzugeben, auch was du empfangen hast. Halleluja. Wenn ihr aber hingeht, predigt und sprecht, das Reich Gottes ist zum Greifen nahe. Die Räume der Herrlichkeit sind zum Greifen nahe. Und dann setzt die Wirksamkeit frei. Heilt Kranke, weckt Tote auf, treibt Dämonen aus, reinigt Aussätzige. Setzt die Gunst Gottes frei, das Gnadenjahr Gottes. Halleluja, wo immer ihr hingeht, in Jesu Namen. Umsonst habt ihr empfangen. in Jesu Namen. Eieieiei. Jetzt. Genau jetzt. Genau jetzt. Halleluja. Umsonst habt ihr empfangen. Und umsonst gebt ihr es weiter. Halleluja. Sage, ich gebe weiter, was ich empfangen habe. Ja, gerade sie hat gerade, wie war nochmal dein Name? Sorry. Maria, ja. Okay, Maria hat es gerade gesagt, diesen Begriff gebraucht, energetisiert. Ja, ich weiß, dass das manchmal, und Christen mögen den Begriff teilweise nicht, weil das klingt so esoterisch. Aber weißt du, in der Bibel ist tatsächlich dieses Wort Wirksamkeit, das da steht, ist tatsächlich Energeia im Griechischen. Ja, Wirksamkeit ist Energeia. Das heißt, es geht tatsächlich um Energie. Wenn du diese Räume anzapfst, dann zapfst du die Energie Gottes an. Das heißt, du gehst dann in einer anderen Energie dahin, wo du hingehst. Amen. Deswegen darfst du dich nicht wundern, wenn dein Schatten die Kranken heilt. Weil da geht die Energie von dir aus. Deswegen darfst du dich nicht wundern, dass da, wo du hinkommst, plötzlich die Türen sich öffnen. Amen. Dass plötzlich Gunst Gottes da ist. Dass plötzlich das funktioniert. Dass plötzlich ein Wort der Weisheit im Raum steht, das alles dreht. Du darfst dich nicht wundern. Diese Zeichen werden denen folgen. Warum folgen sie? Weil etwas von ihnen ausgeht. Sag mal, von mir geht etwas aus. Das ist Energie. Die Energie des Himmels. Die Energie der Herrlichkeit. Die Energie der Räume. Im Haus meines Vaters. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Amen. Ja, geben wir Jesus die Ehre. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Du darfst uns gern noch dein Zeugnis schreiben, was du erlebt hast, einfach in den Räumen der Herrlichkeit, weil ich konnte jetzt nicht alle Zeugnis geben lassen. Auch du über Livestream einfach, wenn du ein Wunder empfangen hast, schreib uns einfach an wunder@glorylife.de. Amen. Und jetzt gebe ich dir die Gelegenheit, hineinzusäen auch in diese Räume der Herrlichkeit. Weißt du, das, auch was du jetzt angezapft hast im Geist, das kannst du versiegeln durch ein Saatkorn. Und tatsächlich sagt das Wort Gottes, wenn wir auf einen Boden des Geistes säen, Galater 6, Vers 7, dann werden wir vom Geist Leben empfangen. Das heißt, du säst heute Morgen, säst du in diese Räume der Herrlichkeit. Du versiegelst den Raum, den du selber angezapft hast, mit deinem Saatkorn. Du sagst im Glauben, jawohl, das habe ich ergriffen. Jawohl, das nehme ich. Jawohl, das gehört mir. Und dann gibst du das, was der Heilige Geist dir zeigt, gerade jetzt zeigt, was du geben sollst. Und du weißt, die Herrlichkeit Gottes ist ein Treibhausklima. Es ist wie ein Treibhausklima. Wenn du da Saatkörner reinsäst, das schießt hoch, Treibhausklima. Das ist nicht so, das ist nicht Freilandsaat, sondern das ist Treibhausklima, die Herrlichkeit Gottes. Seine dichte Atmosphäre, wo wirklich Saat schnelle und starke und reiche Frucht bringt. Und deswegen frag den Heiligen Geist gerade jetzt, ich lade dich ein, wenn du glaubst, dass Gott hier ist und dass seine Räume einfach in deinem Leben wirksam sind und du gerade jetzt einfach da hineinsäen möchtest, dann einfach frag den Heiligen Geist, was du geben sollst. Du kannst, wenn du hier vor Ort bist, kannst du in bar geben, wir geben die Eimer gleich durch, oder du kannst eine Verpflichtungserklärung ausfüllen, die unter deinem Stuhl ist und kannst dann in den nächsten Tagen überweisen und auch am Ende des Jahres eine Spendenbescheinigung bekommen. Wir sind ja ein gemeinnütziger Verein, also kannst du das bei der Steuer angeben. Wenn du über Livestream zuschaust, dann werden dir die Möglichkeiten eingeblendet, wie du jetzt online geben kannst. Du kannst die IBAN nutzen, die da steht für die Überweisung, oder du kannst per PayPal einfach geben, ganz leicht, oder du kannst über Kreditkarte geben, wenn du einfach auf unsere Homepage gehst, glorylife.net/geben, und dann kannst du dort geben, so wie der Heilige Geist dich führt. Lass dich einfach führen in aller Freiheit. Wir geben die Eimer durch hier vor Ort und ihr tut einfach das, was Gott euch gezeigt hat. Und während ihr es durchgebt, gebe ich euch noch ganz kurz ein paar weitere Zeugnisse weiter von dem, was Gott so tut. Genau das hier wollte ich euch unbedingt noch zeigen. Und zwar sind das zwei Fotos. Hier habe ich zwei Fotos, Röntgenfotos. Und zwar ist das die Wirbelsäule von einem unserer Leiter, von Fritz Kruschke aus Augsburg, von einem unserer Leiter. Und er hatte vor, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie viele Jahre, erinnert sich noch jemand, wie viele Jahre es waren? Ich glaube, vor 3 Jahren. weiß ich, der Fritz ist, glaube ich, heute nicht da. Ja, also ich glaube, es war vor 3 Jahren, aber leg mich nicht fest. Auf jeden Fall vor einigen Jahren hatte er mehrere Wirbel in seiner Wirbelsäule gebrochen. Ja, also war praktisch kaputt da oben. Und jetzt nach ein paar Jahren hat der Arzt wieder ein Röntgenbild gemacht und der Arzt hat gesagt, sowas habe ich noch nie gesehen. Ich weiß nicht, was das ist. Und man kann das hier deutlich sehen auf diesem Röntgenbild. Hier sind diese 3 Wirbel, die kaputt waren. Und man sieht, was Gott gemacht hat, er hat hier praktisch einen Knochen um die beiden Wirbel herum wachsen lassen, sodass jetzt die beiden Wirbel stabil verbunden, die 3 Wirbel stabil verbunden sind. Und der Arzt hat gesagt, diese Wirbelsäule ist jetzt stabiler, als sie vorher war. Halleluja. Das heißt, hier ist was drumherum gewachsen. Du kannst den Unterschied sehen, du bist Krankenschwester. Hier sind die normalen Wirbel, da ist nichts. Hier sind die Wirbel und hier ist... Genau, hier ist es zusammengebrochen, das sieht man auch, dass es zusammengebrochen ist. Und hier ist es drumherum gewachsen. Und der Arzt hat gesagt, er kann sich nicht erklären, was das ist. Ja. Das ist der Hammer. Ne? Halleluja. Preist den Herrn. Amen. Also Gott tut ungewöhnliche Wunder und Zeichen. Also interessant, was du sagst. Also hier kann man sehen, dass es zusammengebrochen ist. Das ist wahrscheinlich das hier, was man da sieht. Ne? Also der ist schmaler als... Ja. Gehen wir von dem aus. Warte mal. Ich nehme mal kritisch das Mikrofon, dass du es erklären kannst, weil es interessiert mich immer ein bisschen die medizinische Erklärung. Okay, also wir. Also wenn man von dem ausgeht, ja. Das ist ein normal hoher Wirbel, der auch noch, der ist schon hier eingebrochen, ja. Im Dach, der ist fast gar nicht mehr, der ist ganz zusammengebrochen, ja. Und der ist von unten her zusammengebrochen. Ja. Und das hier da? Ja, das gibt es nicht im Normalen. Das gibt es nicht, genau, das gibt es nämlich nicht, Halleluja. Das gibt es nicht, aber Gott kann machen, was es nicht gibt, Amen. Er ruft das Nichtseiende ins Dasein. Halleluja. Preis den Herrn. Amen. Jetzt segnen wir die Sammlung. Streck deine Hände aus. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für jeden Einzelnen, der gesät hat in diesem Boden der Wunder und der Herrlichkeit, Herr. Danke, Herr, für dieses Treibhausklima, Herr. Danke, Herr, dass du uns heute wirklich imprägniert hast, Herr. Ganz neu, aus den Räumen der Herrlichkeit. Und ich danke dir, dass Wirksamkeit ausgeht. Auch Wirksamkeit der Fruchtbarkeit im Bereich der Finanzen. Wirksamkeit der Versorgung. Wirksamkeit der Gunst an Arbeitsplätzen, Herr. Wirksamkeit der offenen Türen, Herr. Wirksamkeit der Gunst bei Chefs und bei Angestellten und bei Mitarbeitern und bei Kollegen und Kolleginnen, Herr. Danke, Herr, für den Geist der Gunst, Herr. Halleluja auf jedem Einzelnen. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Und für dich gilt es auch noch. In Jesu Namen. Halleluja. Preis den Herrn. Amen. Halleluja. Jetzt segnen wir noch die Kleidungsstücke und Tücher. Preis den Herrn. Ihr wisst ja, außer Raum und Zeit wird es wirksam. Preist den Herrn, auch wenn die Menschen nicht hier sein können. Es wird trotzdem wirksam für sie, da wo sie sind. Okay, schnell noch rein mit dem Zeug. Halleluja. Danke, Jesus. Streckt eure Hände aus. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, Herr. Herr, für die Wirksamkeit deines Geistes, Herr. Herr, wir gehen wirklich von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und wir danken dir für diesen Raum der ungewöhnlichen Wunderwerke, Herr, wo Kleidungsstücke und Tücher genommen werden, Herr. Herr, die gesegnet worden sind, die gesalbt worden sind, Herr. Und wo sie auf die Kranken gelegt werden, Herr, wo auch immer sie sind, Herr. Außer Raum und Zeit kommt deine heilende Kraft hin, Herr. Und Kranke werden gesund, Dämonen fahren aus, Tote werden auferweckt. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Gib mir ihm die Ehre. Komm, lass uns nochmal aufstehen zum Schluss zusammen. Halleluja. Halleluja. Weil ich habe noch was ganz Wichtiges für euch und auch für die, die über Livestream zuschauen. Wenn du heute Morgen hier bist und du sagst, wow, das ist ja, das klingt ja hammermäßig. Zugang zu Räumen in der Herrlichkeit, wo einfach wirklich Wunder passieren und wo Kraft freigesetzt wird und wo Energie ist und wo Jugend sich erneuert und so weiter. Und du sagst vielleicht, oh, wie kann ich darin tatsächlich dauerhaft leben? Ich möchte etwas sagen, indem ich einfach Johannes 14, Vers 4 weiterlese. Ja, ich hatte es zitiert, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Und Jesus sagt dann weiter, wenn ich hingehe, dann bereite ich euch eine Stätte und dann werde ich euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Und dann sagt er weiter, und wohin ich gehe, dahin wisst ihr den Weg. Also mit anderen Worten, in diese Räume der Herrlichkeit, dahin wisst ihr den Weg, sagt er. Aber Thomas spricht zu ihm und sagt, Herr, wir wissen gar nicht, wohin du gehst. Und wie können wir den Weg wissen? Und vielleicht sagst du, hey, wie kann ich den Weg wissen? Wie kann ich wissen, was wirklich der Weg ist? Und wie geht es? Und Jesus spricht zu ihm und antwortet und sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Mit anderen Worten, der Schlüssel ist deine Beziehung zu Jesus Christus. Also auch in der Welt ist es oft so wichtig, dass du Beziehungen hast, die richtigen Beziehungen. Kennst du das? Ja? Die richtige Beziehung, also nicht auf dem Amt, eine gute Beziehung und so weiter. Ja? Vitamin B, ja, kann schon mal helfen, hoffentlich nicht zu häufig in Deutschland. Ich hoffe nicht, dass wir schon so korrupt sind, aber gut, egal. Aber trotzdem ist so oft, hilft dir einfach Vitamin B. Du triffst zur richtigen Zeit die richtige Person. Das kann, muss ja auch nicht korrupt sein, sondern es kann ja auch ganz neutral sein. Du triffst zur richtigen Zeit die richtige Person und die hilft dir einfach weiter im entscheidenden Moment. Ja, und zack, ist der Durchbruch da. Und genauso ist es in der geistlichen Welt. Auch in der geistlichen Welt brauchst du Vitamin B. Du brauchst die richtige Beziehung. Für die Räume der Herrlichkeit brauchst du die richtige Beziehung. Amen. Johannes 1, Vers 12 heißt es, so viele Jesus Christus aufnahmen als ihren persönlichen Herrn und Erlöser. Das ist das, was gemeint ist. Also so viele in diese Beziehung zu Jesus eingetreten sind, als ihren persönlichen Herrn und Erlöser, denen gibt er die Macht, Kinder Gottes zu sein. Das heißt mit anderen Worten, denen gibt er die Möglichkeit, im Haus seines Vaters, in den Räumen der Herrlichkeit surfen und zu empfangen und zu genießen und einfach diese Dimension anzuzapfen. Weil von Natur aus, weißt du, das ist so wichtig, dass du es verstehst, von Natur aus sind alle Menschen getrennt von der Herrlichkeit Gottes. Römer 3, Vers 23 heißt es, wir haben alle gesündigt und wir erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Aber wir werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Amen. Er ist der Erlöser und du brauchst das entsprechende Vitamin B zu deinem Erlöser, zu Jesus Christus, um in dieser Gnade zu leben, um in diesen Räumen der Herrlichkeit zu leben. Halleluja. Wer mit seinem Herzen glaubt deswegen, dass Jesus aus den Toten auferstanden ist und wer mit seinem Mund ihn als seinen Herrn bekennt, also in die richtige Beziehung zu ihm eingetreten ist. Es geht auch um die richtige Beziehung. Ja? Nur dadurch, dass du sagst, okay, ich glaube auch, dass Jesus gegeben hat und dass er gelebt hat, deswegen bist du noch nicht in der richtigen Beziehung. Sondern die richtige Beziehung ist, er ist mein Erlöser. Ich nehme ihn auf in meinem Leben. Ich mache ihn zum Herrn meines Lebens. Und in dem Moment, wo du ihn als deinen Herrn bekennst, sagt das Wort Gottes, wirst du errettet. Mit anderen Worten, du bekommst freien Zugang in die Herrlichkeit Gottes. Amen. Und wenn du heute Morgen hier bist, live vor Ort oder über Livestream zuschaust und du hast noch nicht diese Gewissheit, wirklich errettet zu sein, wenn du heute sterben würdest, du wüsstest nicht genau, ob du in der Herrlichkeit Gottes wärst oder vielleicht irgendwo ganz anders. Oder wenn du einfach dich wie abgeschnitten fühlst, einfach von dem, was hier passiert, von diesen Räumen der Herrlichkeit. Vielleicht ist Sünde in deinem Leben, die dich getrennt hat von Gott. Vielleicht hast du schon mal mit Jesus gelebt, aber du bist wieder irgendwie von ihm weggekommen. Du bist nicht mehr in der richtigen Beziehung. Das Vitamin B ist nicht mehr so, wie es sein soll. Ja? Dann ruft Jesus dich heute zu sich. Oder vielleicht hast du noch nie in deinem Leben wirklich vor Zeugen Jesus Christus als den Herrn deines Lebens bekannt. Dann ist jetzt auch deine Gelegenheit. Und ich möchte jetzt mit dir zusammen beten. Ich möchte für dich beten und mit dir beten. Und ich möchte da hineinhelfen, wirklich in die richtige Beziehung zu ihm, sodass du von heute an wirklich als ein Kind Gottes in den Räumen der Herrlichkeit zu Hause sein kannst. Und wenn du sagst, jawohl, Pastor Georg, ich möchte, dass du da mit mir und für mich betest, dass das wirklich in meinem Leben fest wird und klar wird und ich möchte das vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt heute festmachen, dann einfach da, wo du bist, streck einfach deine Hand aus, sodass ich sehen kann, für wen ich beten soll. Ja, Gott sieht deine Hand da hinten, die Hand. Ja, Gott sieht deine Hand. Streck einfach deine Hand aus, auch wenn du über Livestream zuschaust. Ich sehe deine Hand zwar nicht, aber du kannst sie ausstrecken. Ja, da hinten sehe ich noch eine Hand, da sehe ich auch noch eine Hand. Da hinten sehe ich auch eine Hand. Halleluja, da sehe ich auch eine Hand. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für jeden Einzelnen, der seine Hand gehoben hat, Herr. Danke, Herr, dass du jeden Einzelnen wirklich in die göttliche Beziehung, in die Beziehung bringst zu dir, die er oder sie haben soll. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater, dafür. Danke, Herr, dass du jetzt diesen Ruf ergehen lässt. Ist noch jemand da, der sagt, jawohl, ich möchte, dass du da mit mir und für mich betest, weil wir werden jetzt gleich zusammen beten. Wir werden jetzt gleich, ja, dich, okay, super. Nimm dich auch noch gleich mit rein. Pass auf, dann machen wir es einfach so, ihr seid an so unterschiedlichen Orten. Kommt einfach ganz schnell hier zu mir nach vorne. Wenn du über Livestream zuschaust, streck einfach deine Hand zum Screen aus, bist du auch mit dabei. Aber die, die jetzt ihre Hand gehoben haben, kommt einfach ganz schnell hier zu mir nach vorne, dass wir das festmachen zusammen. Halleluja, und zusammen beten. Herzlich willkommen. Schön, Halleluja. Wow, du hast ein goldenes Kreuz. Halleluja. Preis den Herrn. Herzlich willkommen. Super. Herzlich willkommen. Genau, stellt euch einfach so in einer Reihe vor mich, dann können wir beten. Genau. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Super. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Halleluja. Genau, stellt euch ein bisschen genau so rüber. So, genau, dann kann ich, genau, dass sie noch Platz hat auch. Genau, so. Halleluja. Danke, Jesus. Du willst auch noch dazukommen? Okay, herzlich willkommen. Stell dich einfach da, stell dich daher daneben. So, herzlich willkommen. So, Halleluja. Okay, dann lasst uns einfach gerade jetzt alle zusammen unsere Augen schließen. Alle, die im Raum sind, auch wenn du über Livestream zuschaust, das ist der Moment vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Weißt du, die Engel schauen zu bei dem, was du tust. Die Engel schauen auf unser Bekenntnis. Die Engel schauen, was wir mit unserem Mund bekennen. Deswegen möchte ich euch einfach ein Gebet jetzt vorsprechen, der Einfachheit halber. Und du sprichst es einfach laut nach, okay? Ihr könnt es auf Ukrainisch oder Russisch laut nachsprechen einfach. Alle anderen auf Deutsch einfach mir laut nachsprechen und einfach Folgendes beten. Vater im Himmel, ich danke dir für die Räume im Himmel, für die Herrlichkeit, die du für mich bestimmt hast. Aber ich bekenne dir, ich habe getrennt von dir gelebt. Ich habe gesündigt. Und ich brauche einen Erlöser. Ich brauche Erlösung. Und Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du vor 2000 Jahren gekommen bist, wegen meiner Sünde ans Kreuz gegangen bist und wieder auferstanden bist, um mich richtig zu stellen vor dir, um mich in die Gemeinschaft mit dir zu bringen. Herr Jesus Christus, ich nehme dich jetzt auf als meinen persönlichen Herrn und Erlöser. Und ich bekenne vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, Jesus, du bist mein Herr. Du regierst in meinem Leben. Von heute an wird nichts und niemand mich mehr von dir trennen. Danke, dass du mir vergeben hast. Durch dein Blut. Wenn ich meine Sünde bekenne, du reinigst mich von aller Ungerechtigkeit. Heiliger Geist, komm gerade jetzt in mein Leben. Erfülle mich und mach du mein Leben neu. In Jesu Namen. Amen.